Meine Damen und Herren, als erstes muss ich um Ihre Nachsicht bitten für eine gewisse Reduzierung des angekündigten Programms. Das ist hier die Rede von Kräften und Formen. Bei der Ausarbeitung hat sich ergeben, dass das nun doch den Rahmen eines Vortrags in diesem Kreise bei weitem überschreiten würde. Ich habe deshalb das Schwergewicht auf die Formen der Territorialität gelegt. Das heißt, es soll in erster Linie eine Innensicht des Mainzer Territoriums geboten werden, nicht also in erster Linie eine Geschichte des Werdens dieses Herrschaftsraumes. Zu diesem Zwecke haben Sie zusammen mit den beiden Kartenskizzen vom Niederrhein auch eine Karte über die territoriale Entwicklung des Kurfürstentums Mainz bekommen. Ich darf vielleicht am Anfang gerade einige erläuternde Worte dazu sagen. Es sind also hier aus dem weißen Hintergrund die mainzischen territorialen Bestandteile also deutlich herausgehoben. Es handelt sich im Einzelnen hier um das Gebiet um Mainz, westlich davon, das ist der Rheingau. Dann kommt dieser ganz lange Block, der also bis nach Württemberg hinuntergeht, von Südhessen bis nach Württemberg, das ist das sogenannte Oberstift, davon wird immer wieder die Rede sein, mit dem Mittelpunkt Aschaffenburg, einer Nebenresidenz der Erzbischöfe. Hier, dieses ist die Mainzische Bergstraße, auf die werden wir weniger eingehen. Dann als drittes haben wir hier einen kleinen Komplex hessischer Ämter und dann zwei mainzische kleinere Herrschaftsräume sind nicht mehr auf der Karte vertreten. Wenn Sie hier von diesem nördlichen Stück, diesem Oberarm am Mühlenburg nach Nordosten gehen, kommen Sie zum Eichsfeld. Das geht bereits in den niedersächsischen Bereich über. Und wenn Sie in etwa nach Osten gehen, kommen Sie nach Erfurt, der heutigen Hauptstadt des neuen Bundeslandes Thüringen. Das sind allerdings weit entlegene Territorialteile und Sie sehen ja schon mit einem Blick, es ist kein geschlossenes Territorium, sondern ein Gebiet, das sich aus einer ganzen Reihe von Elementen zusammensetzt, die räumlich doch oft ziemlich weit entlegen sind. Das nur zur Verdeutlichung, damit Sie sich eine Vorstellung machen können, wenn dann der eine oder andere Ort genannt wird. Es wird dann wiederholt genannt werden Miltenberg, Amorbach, das sind zwei Städte in der Nähe des Mainknies. Es ist dann die Rede vom Spessart, vom Main-Viereck, das ist dieser Raum, also im Großen und Ganzen östlich, südöstlich von Frankfurt am Main. Das so zur Verdeutlichung für vor allem für unsere italienischen Freunde, die ja vielleicht doch mit der Geografie im Einzelnen nicht so vertraut sein mögen. Nun, meine Damen und Herren, bevor man sich dem Thema geistige Territorialität nähert, scheint die Frage erlaubt, ob es das geistige Territorium als solches überhaupt gibt. Ob sich für Gebilde, wie sie die geistigen Territorien des alten Deutschen Reiches darstellen, übergreifende Strukturprinzipien überhaupt eruieren lassen. Angesichts der erheblichen Spannweite des im historischen Verlauf realisierten, hier ist in erster Linie an den räumlichen Umfang, aber auch an die daraus resultierende innere Struktur gedacht, wird man eine solche Frage nicht ohne weiteres bejahen können. Klein- und Kleinstterritorien wie den Hochstiften Konstanz, Worms, Regensburg oder Freising stehen relativ kompakte Einheiten gegenüber. Hier wäre an die Erzstifte Salzburg und Trier, die Hochstifte Münster, Würzburg oder Bamberg zu denken. Bei umfangreichen Territorialgebilden tritt das Problem großflächiger Binnengliederung hinzu, etwa in ein Ober- und Niederstift. Beispiele sind Münster, Trier oder auch der rheinische Teil des Kölner Erzstifts. Hier haben wir eine Doppelpoligkeit, das rheinische Erzstift, und wir haben ja gestern schon wieder mal davon gehört, dass Herzogtum Westfalen, das nun auch ein Teil des kölnischen Territoriums war. In anderen Fällen bestehen weit entfernte Außenbesitzungen. Prägnante Beispiele etwa stellen die Kärntner Außenposten des Hochstifts Bamberg dar oder die von der Grafschaft Werdenfels im Grenzraum von Bayern und Tirol bis weit in die habsburgischen Erblande hineinstreuenden Exklaven von Freising. Einen anderen Fragenkreis bildet der Grad der Herrschaftsintensivierung. Hier lässt uns die Grobkörnigkeit historischer Kartografie vielfach im Stich. Konkret ausgedrückt, inwieweit ist die weltliche Herrschaft des Bischofs bis auf die unterste Ebene, die der Niedergerichtsbarkeit der Dorfherrschaft durchgedrungen, oder aber bloße Überfärbung weiter existierender Fremdherrschaftsstrukturen geblieben. Damit steht vielfach das Phänomen der Durchsetzung des Territoriums mit Enklaven fremder Herrschaft, vor allem adeliger Herrschaftsträger, in enger Verbindung, mit der Folge horizontaler, gemeint sind Kondominate, aber auch vertikaler Schichtung von Herrschaftsrechten. In diesem Zusammenhang war es für die Konsistenz eines Territoriums nicht ohne Belang, ob der ansässige Adel im Wege der Landsässigkeit integriert werden konnte oder aber seit dem 16. Jahrhundert sich im Rahmen der Reichsritterschaft emanzipieren konnte. Trier, Würzburg, Bamberg stehen für die letztere, die nordwestdeutschen Hochstifte für die erstere Variante. Darüber hinaus ist es, und damit ist freilich eine Binsenweisheit angesprochen, für die Entfaltung geistlicher Territorialität von nicht zu unterschätzender Bedeutung gewesen, in welchem machtpolitischen Kräftefeld das, ich setze es in Anführungszeichen, Staatsgebilde angesiedelt war. Beispiele für den Einfluss übermächtiger Nachbarn sind etwa das Hochstift Speyer, das zu Kurpfalz in einem langjährigen Schutzverhältnis stand, oder das Hochstift Freising, dessen Stammterritorium längs der Isar eher als eine Enklave im wittelsbachischen Territorium angesehen werden konnte und nicht ohne Grund bei den Wittelsbachern schlicht als unsere Pfarre galt. Ähnliches ließe sich von Trient im Verhältnis zu Tirol sagen oder etwa auch von Dresden. Aber auch Herrschaftsgebilde mittleren oder kleineren Zuschnitts waren nicht selten Faktoren, die sich der Ausbildung geistlicher Staatlichkeit in den Weg stellten, in unserem Raum etwa zeitweise die Grafen von Rieneck oder die Grafen von Hanau. Brechen wir aber diese Tour d'Horizon ab und wenden wir uns dem Thema im engeren Sinne zu. Das aus der Vielfalt geistlicher Territorien, das Mainzer Erzstift herausgegriffen werden soll, hat eine Reihe von Gründen. Es ist einmal von persönlichen Forschungsinteressen des Vortragenden bestimmt, nicht zuletzt auch infolge der Mitarbeit am Historischen Atlas von Bayern. Mehr noch sprechen jedoch sachliche Gründe für Mainz als exemplarisches Modell geistlicher Territorialität. Die bei einem Fehlen ganz weit entlegenen Fernbesitzes auch für die Verhältnisse des Alten Reiches extrem breite Streuung des Territoriums, Sie sehen es ja auf der Karte, ist geeignet, ein beachtliches Spektrum territoriale Organisationsmöglichkeiten vorzuführen, sind doch Oberstift, Bergstraße, der Raum Mainz-Biegen-Rheingau, Hessen, Eichsfeld und das Erfurt und Erfurt, um die wichtigsten territorialen Bestandteile zu nennen, jeweils in unterschiedliche Konstellationen eingefädelt, die ihrerseits wieder die Gestaltung territorialer Organisation mitbedingt haben. Bei Mainzer Erzstift ist davon auszugehen, und Meinrad Schaab hat auf diesen Umstand im Rahmen des historischen Atlas von Baden-Württemberg aufmerksam gemacht, dass infolge der Metropolitanstellung, aber auch der Erzkanzlerwürde des Mainzer Erzbischofs, der Grunderwerb in Dimensionen erfolgte, die, ich zitiere, den üblichen Rahmen eines Bistums weit überschritten hätten. Damit war seitdem der Weg zu eigenständigen geistlichen Herrschaftsgebilden beschritten war, ein überaus großräumiger Rahmen territorialer Expansion gesetzt. Die Ausfüllung dieses Rahmens mit konkreter weltlicher Herrschaft, und nur darum handelt es sich ja hier, ist im Laufe der weiteren Entwicklung doch nur in unterschiedlichem Maße geglückt. Stärker in diesem sogenannten Oberstift. Jedoch nur unzureichend und auch im Rheingau, am Mittelrhein. Unzureichend jedoch nur in Hessen, wie auch in und um Erfurt. Wellen kraftvoller Entfaltung, repräsentiert von tatkräftigen Erzbischofsgestalten, werden von retardierenden Tendenzen abgelöst. Rückschläge brachten die staufische Reichslandpolitik des 12. und frühen 13. Jahrhunderts, wie auch die Reivindikationsbestrebungen der Reichsgewalt nach dem Interregnum in den letzten Jahrzehnten des 13. und im beginnenden 14. Jahrhundert. Und schließlich die Stiftsfäden des 14. und 15. Jahrhunderts, von denen allein drei in den Zeitraum zwischen 1328 und 1381 fielen und deren letzte zwischen Dieter von Isenburg und Adolf II. Von Nassau 1461 bis 63 das Erzstift noch einmal erschütterte. In der Zwischenfrage spreche ich zu schnell. Etwas langsam? Ja. Ja, ja. Nun kommen wir zur Sache als solcher. Ich möchte Ihnen nun als erstes die Schichtung der mainzischen Herrschaftsorganisation vorführen. Und zwar in chronologischer Folge. Da haben wir eine älteste Schicht, repräsentiert durch die Vizedomen. Ihnen folgt ein Jüngerer in Gestalt von Zehnten, also primär Hochgerichtsbezirken, und schließlich die Jüngste, die der Ämter- und Kameralbezirke. Zum Punkt 1, die Vizedomenämter, wie ein häufiger deutscher in der Literatur verwendeter Begriff lautet. Um 1120 wandelt Erzbischof Adalbert I. das bisherige Hofamt des Vizedominus in ein territoriales Amt um. Ein Vorgang, der im Kontext einer umfassenderen, vor allem durch Bau und Erwerb von Burgen gekennzeichneten Territorialpolitik zu sehen ist. Die eine, schon im 9. Jahrhundert belegte Hofscharge des Vizedominus, und damit steht Mainz nicht vereinzelt da, wird nun in lokal bezogene Ämter aufgespalten, und das sind insgesamt vier, und diese entsprechen in Schwerpunkten des mainzischen Besitzes. Es gibt je einen Vizedom für Mainz und den Mittelrhein, einen für Aschaffenburg, einen für Erfurt und einen für Hessen und das Eichsfeld. Eine Abgrenzung der Amtssprengel ist für diese frühe Phase kaum möglich. Ebenso darf man sich die Trennungslinie zwischen einem Wirken im Interesse der erzstiftischen Politik im Ganzen und lokalen Aufgaben nicht allzu scharf vorstellen. Vielfach blieben die Vizedome auch in der Zukunft wichtige Mitglieder des erzbischöflichen Hofstaates. Auch haben die einzelnen Vizedomämter, wie anschließend zu zeigen sein wird, eine durchaus unterschiedliche Entwicklung genommen. Und das bedingt, dass ich auf alle vier etwas näher eingehen muss und nicht ein einziges oder zwei davon hier nur exemplarisch Ihnen vorstellen kann. Beginnen wir mit dem auf den Kathedralsitz hingeordneten Vizedom, dem Vizedominus Moguntinus. In dieser Bezeichnung kommt er 1133 erstmalig vor. Der Übergang vom Hof zum Lokalamt lässt sich am Embricho II. Von Geisenheim festmachen. 1108 schon als Vizedom, wohl noch im herkömmlichen Sinn eines Hofamtes belegt, begegnet er seit 1119 fast nur noch in den rheinischen Gebieten. Offensichtlich leitet sich der für den Zentralraum um Mainz zuständige Vizedom unmittelbar vom bisherigen Hofamt her. Als Amtsbereich dieses Vizedominus Moguntinus dürfen zunächst die Stadt Mainz, deren Hinterland, der Rheingau, aber noch eine ganze Reihe verstreuter Gebiete in diesem Raum, die auf diesen Vizedom zugeordnet sind, gelten. Die weitere Entwicklung führt dann zu einer zunehmenden Konzentration auf das Rechtsrheinische. Seit 1211 ist dann von einem Vizedominus per Ringore, die Latinisierung des Wortes Rheingau, oder einem Vizedominus de Ringovia oder ähnlich die Rede. Die Tendenzen der Stadt Mainz, sich von erzbischöflicher Herrschaft zu emanzipieren, und diese kulminierten bekanntlich in der Stadtfreiheit von 1244, hatten zur Folge, dass sich die Vizedome immer mehr aus Mainz zurückzogen und das Amt eines Vizedoms in der Stadt Mainz wurde erst gegen Ende des 15. Jahrhunderts nach der Wiedererwägung der erzbischöflichen Stadtherrschaft neu geschaffen. Nun, das Amt des Vizedoms ist mit Recht als eines der wichtigsten Elemente der Territorialpolitik bezeichnet worden. Zu einem solchen konnte es vor allem deshalb werden, weil es dem Lehenrecht nicht unterworfen war und damit, ich zitiere noch einmal, zum Ansatzpunkt des modernen Verwaltungsstaates werden konnte. Die Rheingauer Vizedome entstanden, soweit bekannt, dem weltlichen Adel, vor allem den im Rheingau ansässigen Geschlechtern. Die Bestellung des Vizedoms oblag dem Erzbischof. Die anfänglich so etwa 1342 belegte Mitwirkung des Domkapitels reduzierte sich auf einen Revers für den Fall von Gefangenschaft, Resignation oder Tod des Erzbischofs. In diesem Fall musste der Erzbischof dann in dem Domkapitel Loyalität erweisen. In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als deren Bedeutung ihren Höhepunkt erreicht hatte, nahm auch die Landschaft, gemeint sind die Landstände des Rheingaus, Einfluss auf die Bestellung des Vizedoms. Eine Gefahr für die Verfügungsgewalt des Erzbischofs über dieses Amt bedeuteten die 1345 beginnenden und sich bis 1424 fortsetzenden Verpfändungen. Eine Folge des mit den Stiftsfehden steigenden Geldbedarfs tendierten diese Verpfändungen zur Erblichkeit des Amtes in bestimmten Familien. Und die Stiftsfehden selbst ergaben sich einen großen Teil daraus, dass auf der einen Seite ein vom Domkapitel gewählter Erzbischof, auf der anderen Seite ein vom Papst provisierender Erzbischof stand und beide fochten ihren Herrschaftsanspruch Armata Manum aus und das auch über viele Jahre. Nun, der Amtscharakter der Vizedome wird dann seit der letzten Auslösung des Amtes, 1424, in den Bestallungen deutlich festgeschrieben, 1455 dann auch die Residenzpflicht der Vizedome im Rheingau, allerdings ohne einen fest vorgeschriebenen Amtssitz. Die Schlüsselrolle des Amtes des Vizedoms lässt sich an der zunehmenden Kumulierung von Amtsaufgaben ablesen. Vor der Einrichtung dieses Amtes hat es wahrscheinlich überhaupt keine Mittelinstanz zwischen den einzelnen Vindikationen und dem erzbischöflichen Hof gegeben. Seit Anfang des 13. Jahrhunderts findet sich dann der Vizedom in richterlichen Funktionen, allerdings zunächst wohl nur in Form eines Vorsitzes beim Ortsgericht. Die Blutgerichtsbarkeit konnte er 1279 in der Nachfolge der Rheingrafen an sich bringen. Die aus karolingischer Zeit überkommene Grafengerichtsbarkeit, der fränkische Rheingau darf als ursprünglicher Amtsbezirk des Rheingrafen gelten, war, und dies nur zur Abrundung des Bildes, schon durch die Gewinnung der hohen Immunität für den umfänglichen mainzischen Grundbesitz ausgehöhlt worden und diese Immunität war Erzbischof Willigis im Jahre 975 von Kaiser Otto II. Noch einmal ausdrücklich bestätigt worden. Also zunächst richterliche Funktionen. Eine weitere wichtige Aufgabe bestand in der Leitung des militärischen Aufgebots, zunächst aus adeligen Lehens- und Dienstmannen, seit dem 14. Jahrhundert auch der zu Reis und Folge, wie der zeitgenössische Terminus lautet, verpflichteten bäuerlichen Mannschaft. Noch im 14. Jahrhundert hatte der Vizedom auch Kameralaufgaben wahrzunehmen, also Aufgaben der Finanzverwaltung. Bereits seit 1171 mehren sich die Belege für eine im ganzen Rheingau erhobene Steuer, die sogenannte Mide, und diese gilt bereits im ausgehenden 12. Jahrhundert als Indiz der Landesherrschaft. Und schon bereits vor der bekannten Konföderatio von 1220 begegnet im Rheingau der Terminus Princeps Terrae, was immer man auch dahinter nun suchen mag, für den Erzbischof. Seit der Verpfändung des Amtes, wir haben davon gehört, gehen die kameralen Kompetenzen dann an den Landschreiber über. Und das Amt dieses Landschreibers, der ursprünglich dem Vizedom unterstellt war, wurde dadurch ganz erheblich aufgewertet. Wir werden davon noch hören. Der Tätigkeitsbereich des Vizedoms verlagerte sich nun auf die Wahrung der landesherrlichen Gerechtsamen, auf Schutz und Schirm der Untertanen, Ausübung der Gerichtsbarkeit in Vertretung des Erzbischofs und Führung der folgepflichtigen, wehrhaften Mannschaft. Darüber hinaus hatte er aber auch die Pflicht, alle im Lande Gesessenen bei ihren Freiheiten, Gewohnheiten, Rechten und Gesetzen zu erhalten. Er nimmt so eine Art Doppelstellung ein, einerseits ein Organ der Herrschaft, andererseits aber auch eine Art Sprecher des Landes gegenüber dem Landesherrn. Und die herausragende Bedeutung des Amtes zeigt sich nicht zuletzt darin, dass Erzbischof Albrecht von Brandenburg den Rheingauer wie auch den Aschaffenburger Vizedom in seinen 1522 etablierten, allerdings kurzlebigen, beständigen Rat aufnahm. Die Rheingauer Landordnung von 1527 bindet dann den Vizedom fest in das System des frühmodernen Landesstaates ein. Soweit der Vizedom im Rheingau. Das Profil des Aschaffenburger Vizedoms weist zudem seines Kollegen im Rheingau eine Reihe von Parallelen auf. In der Bezeichnung Vizedominus de Aschaffenburg drückt sich freilich, anders als im Rheingau, wo der Bezug auf Mainz ja sehr bald verschwunden ist, die Zuordnung auf einen bestimmten Ort aus. Aschaffenburg, seit etwa 982 in mainzischem Besitz, von Erzbischof Adalbert I. um die gleiche Zeit, in der dort das Amt des Vizedoms eingerichtet wird, auch neu befestigt und auf dem Wege eine der Residenzen der Mainzer Erzbischöfe zu werden. Im Ganzen ist die Forschungslage für den Vizedom von Aschaffenburg nicht so günstig wie für jenen des Rheingaus, aber auch für den im Eisfeld. Von diesem werden wir ja noch hören. Schon der räumliche Kompetenzbereich des Aschaffenburger Vizedoms ist mit Unterfranken, das ist ein heutiger Regierungsbezirk von Bayern, mehr als vage umschrieben. Fest steht lediglich, dass das Amt des Aschaffenburger Vizedoms den Kristallisationskern, für das sich im 13. und 14. Jahrhundert herausfordernde Territorium um Main, Tauber, Spessart und Odenwald abgab. Also dieses Gebiet, was wir hier am der rechten unteren Hälfte der Karte sehen. Noch um die Mitte des 14. Jahrhunderts war der Amtsbereich weit gespannt. Die neuen Städte des Mainzer Oberstifts, das ist eine Reihe von Städten, meistens handelt es sich um Kleinstädte neben Aschaffenburg, die also hier weit in diesen Bereich nach Süden hinunterreichen. Sie stellen eine Korporation dar, die erstmals in einem Steuerprivileg von 1346 genannt werden. Die werden hier als Bestandteil des Aschaffenburger Vizedomamts aufgeführt. Allerdings ist dann bis zum Ende des 15. Jahrhunderts ein Schrumpfungsprozess zu konstatieren und die erste genauere räumliche Übersicht über den Wirkungsbereich dieses Aschaffenburger Vizedoms, sie stammt aus einer Hebeliste des gemeinen Pfennigs aus dem Jahre 1495, weist dann nur noch neben vier Städten, darunter Aschaffenburg, als Kernbereich die sogenannten Landschaften oder Zelten vorm Spessart, das ist der Raum des Mainviereckes, Bachgau oder Ostheim, das ist dieses Gebiet westlich des Maines, und einen darumliegenden Kranz von kleinräumigeren Gerichten und ähnlichen Sprengen auf. Bei diesem räumlichen Umfang ist es dann übrigens im Großen und Ganzen bis zur Ämterreform von 1782 geblieben. Dass es zu einer derart erheblichen Reduzierung des Amtssprengels des Aschaffenburger Vizedoms kommen konnte, hängt zweifellos damit zusammen, dass beginnend mit der staufischen Reichslandpolitik der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, vor allem im Süd- und Südwestspessart, umfängliches mainzisches Herrschaftsgebiet über längere Zeiträume, manchmal über Jahrhunderte, entfremdet wurde und nach seiner Wiedererlangung dann in anderer Form organisiert worden ist. Nicht zuletzt wurde dadurch auch der räumliche Zusammenhang zu den mainzischen Territorien in diesem südlichen Raum um Tauber, Jagd, Odenwald zerrissen, mit der Folge eigenständiger Amtsorganisationen. Vor allem aber hatte der Aschaffenburger Vizedom bis zum Ende des 15. Jahrhunderts seine herausragende Stellung unter den mainzischen Amtsträgern eingebüßt und war auf den Status eines Amtmanns bzw. Oberamtmanns unter anderen herabgesunken. Es ist auch schwierig, einen Überblick über die sachliche Kompetenz des Aschaffenburger Vizedoms zu bekommen. Hier kann man nur aus den verschiedenen Bänden der Regenten der Erzbischöfe von Mainz kaleidoskopartig eben Angaben über verschiedene Funktionen zusammentragen. Der Vizedom tritt auf als Zeuge bei Verkäufen, als Schlichter von Streitigkeiten, als Bürge bei Verbindlichkeiten des Erzbischofs, in richterlicher Funktion, auch in militärischen Angelegenheiten. Im 15. Jahrhundert wird dann der Schutz des Landes und seiner Einwohner stärker akzentuiert und das ist mit der Pflicht zur Haltung einer Anzahl von Bewaffneten verbunden. Auch mit finanziellen Belangen ist der Vizedom zunächst befasst. Er ist etwa an der Rechnungslegung vor dem Erzbischof beteiligt. Er wird allerdings dann von dem Zeitpunkt an, wo es in Aschaffenburg einen eigenen Kameralbeamten gibt, von diesen Aufgaben weitgehend entlastet und leistet, wir haben gestern schon Ähnliches vom Niederrhein gehört, diesen Keller, wie er im Mainzischen heißt, eben im Wesentlichen Amtshilfe bei der Eintreibung von Gefällen und Abgaben. Wenig Klarheit besteht auch über die Mitwirkung des Vizedoms bei der Zentgerichtsbarkeit. Es gibt einen Fall aus dem Jahre 1354, dass ein Vizedom auch gleichzeitig das Zentgrafenamt wahrgenommen hat, aber offenbar zusätzlich zu dieser Charge und nicht etwa als Teil seiner Amtsaufgaben als Vizedom. Erst nach den Bauernkriegen, das heißt ab 1525/26, hat dann der Vizedom auf dem Gebiet der Gerichtsbarkeit eine dominierende Stellung errungen, aber das ist ja eine Zeit, die bereits außerhalb unseres Rahmens hier liegt. Erwähnenswert erscheint noch, dass der Aschaffenburger Vizedom wiederholt auch mit außerhalb seines Amtsdistrikts liegenden Aufgaben betraut wurde. Das heißt, er hat nicht nur lokale Verwaltungsaufgaben zu erfüllen gehabt, sondern wurde auch immer einmal irgendwo in andere Teile des Erzstifts delegiert. Nun, es wurde gerade schon die Frage der Ämterkumulation angesprochen. Hier ist es auffallend, dass das Amt des Vizedoms sehr häufig mit dem eines Forstmeisters im Spessart verbunden war und der Spessart als großer Wildbank- und Jagdforst der Erzbischöfe hatte ja eine ganz besondere Bedeutung. Und deshalb ist dieses Amt auch eben immer von den Erzbischöfen sehr wichtig genommen worden. Ebenso wie im Rheingau gibt es auch in Aschaffenburg pfandweise Amtsübernahmen. Und es lässt sich auch in Aschaffenburg dann vom 14. Jahrhundert an beobachten, wie der Kameralbeamte, der Keller, nun in eine relativ starke Position gegenüber dem Vizedom gelangt. Nun verlassen wir nun den Aschaffenburger Vizedom und werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Vizedom für das Eichsfeld und Hessen. Es ist der Vizedom auf dem Rusteberg, eine Burg westlich von Heiligenstadt im Eichsfeld. Die Zuordnung zu dieser Burg ist erstmals 1139 belegt. Und dieser Rusteberg ist nun gerade im 12. Jahrhundert für die Erzbischöfe sehr bedeutend gewesen. Sowohl Erzbischof Adalbert I. wie auch sein Nachfolger haben sich dort häufiger aufgehalten. Die Vorstellung eines räumlich zu fixierenden Amtssprengels begegnet hier 1241. Hier ist vom Officium Vizedominatus Nostri Rusteberg die Rede. Auch über die Amtspraxis sind wir in diesem Fall erfreulich gut unterrichtet. Es gibt nämlich ein Reglement aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Demnach gehört zu den Aufgaben des Vizedoms die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit auf dem Eichsfeld und in den mainzischen Besitzungen in Hessen. Dann darf er in den Städten seines Amtsbereichs Schultheißen, Zöllner, Münzmeister einsetzen, auch die Amtsträger in den Marktflecken. Allerdings durfte er über die erzbischöflichen Güter nicht nach eigenem Ermessen verfügen, hatte aber die Hergabe solcher Güter gegen Zins zusammen mit dem Prokurator und anderen Amtsträgertypen zu besorgen. Das ist dann eine Aufgabe, die später an die Kameralbeamten, die Keller, übergeht. Die Einkünfte des Vizedoms setzten sich aus einer Reihe unterschiedlicher Positionen zusammen und spiegeln die Bandbreite seiner Amtspflichten wider. Daraus kann man auch rückschließend nun sehen, was er nun alles für Aufgaben gehabt hat. Die Verpflichtung zu Schutz von Gut und Untertanen des Erzbischofs schloss zweifellos auch militärische Befugnisse ein, doch waren diese begrenzt auf jedes Eigentums- oder Lebensrecht an den Burgen. Und da sind wir ja wieder bei einem ganz zentralen Punkt der Herrschaftsausübung. auf jegliches Eigentums- und Lehensrecht an den Burgenhalle der Vizedom ausdrücklich zu verzichten. Im Ganzen lässt sich sagen, dass die derartigen Bestimmungen der Amtscharakter des Erzbischofs, des Vizedoms unterstrichen werden sollten, wobei dessen Funktion als Vertreter des Erzbischofs eben im Wortsinn von Vice Dominus ganz deutlich herausgestellt wurde. Dennoch hat die Entwicklung hier einen anderen Verlauf genommen. 1241 erhielt die Familie von Hahnstein das Vizedomamt auf dem Rusteberg als erbliches Lehen. Faktisch hatten die Hahnstein bereits seit 1162 die Vizedome gestellt. Es kam zwar nicht dazu, dass dieses Geschlecht den dauernden Besitz des Vizedomamts zur Grundlage einer eigenen Herrschaftsbildung machen konnte, aber die Familie konnte doch dieses Amt insoweit als ihr Eigentum betrachten, dass 1323 Heinrich von Hahnstein dieses Amt dem Erzbischof in aller Form verkaufte. Dieses Amt hatte allerdings um diese Zeit schon sehr stark an Bedeutung verloren, war weitgehend zu einer Sinekür geworden. In Hessen hatte man bereits eine eigene Oberamtsverwaltung gebildet mit einem sogenannten obersten Amtmann. Und im Eichsfeld wird dann der Vizedom durch einen Landvogt abgelöst, eine Entwicklung, die wir hier nicht weiter verfolgen wollen. Stattdessen noch ein kurzer Blick auf Erfurt. Auch hier haben wir die ersten Belege 1120 und 1123. Ähnlich wie im Eichsfeld kommt das Amt des Vizedominus auch hier in die Hand eines einzigen Geschlechtes. Es sind hier die Herren von Apolda, eine mainzische Ministerialenfamilie. Es wird übrigens auch um die gleiche Zeit in Erfurt die Domimmunität ummauert, wie in Aschaffenburg, Einsetzung eines Vizedoms, Neubefestigung, das geht zeitlich zusammen. Allerdings verläuft in Erfurt die Weiterentwicklung dann ganz anders als bei den drei übrigen Ämtern. Bestimmender Faktor ist die zunehmende Emanzipation der wirtschaftlich und finanziell potenten Stadt Erfurt von der erzbischöflichen Herrschaft. Davon werden wir am Schluss noch einmal besprechen haben. Und diese macht sich sowohl gegenüber dem Mainzer Erzbischof als auch den Vögten, den Grafen von Tonna gleichen geltend. Es besteht eine auffallende zeitliche Parallelität. 1289 verpfändet Mainz zum ersten Mal Münze, Marktmeisteramt sowie die zwei städtischen Schultheißenämter dem Erfurter Rat. Und ein Jahr später erwirbt die Stadt zum ersten Mal die Vogtei von den Grafen von Gleichen. Ein sprechendes Indiz für den Machtverlust dieser beiden Instanzen war der Umstand, dass Vizedom und Vogt im Stadtgericht nur noch als sogenannte schweigende Richter fungierten, das heißt also weitgehend als Statisten. Das Erzstift hat auf diese Kräfteverschiebung um 1300 dann damit reagiert, dass es den Herren von Apolda das Amt des Vizedoms, ähnlich wie im Eichsfeld, förmlich abgekauft hat und anstelle eines Vizedoms einen sogenannten Provisor eingesetzt hat. Und der ist nun für die nächsten Jahrhunderten nun die Leitfigur der mainzischen Administration. Es sei nur angemerkt, dass das Amt eines Vizedoms in Erfurt erst 1664 nach der endgültigen Unterwerfung der Stadt durch den Mainzer Erzbischof kurzfristig wieder auflebte. Es wurde dann sehr bald in ein Statthalteramt und man sprach dann offiziell, etwa in den Hof- und Staatskalendern, vom Erfurter Staat parallel zum Eichsfelder Staat. Und das zeigt doch, wie stark diese Außenposten vom Kernbereich nun doch abgehoben waren. Kommen wir zur zweiten Schicht, zu den Zehnten. Stellten die Vizedomämter im Ganzen eher eine grobmaschige Aufbündelung verschiedenster Arten von Herrschaftsausübung ausgerichtete Organisationsform dar, tritt uns in den Zehnten der älteste als Sprengelbildung fassbare Typ herrschaftsmäßiger Raumerfassung entgegen. Auf die Frage nach der Genese der Zehnten soll hier nicht näher eingegangen werden. Das ist eine weitgehend noch kontroverse Frage. Wir lassen es hier beiseite. Zent ist nicht schlechthin mit Hochgerichtsbarkeit gleichzusetzen. Sie kann auch Elemente der Zivilgerichtsbarkeit, bürgerliche Sachen, ist der Terminus immer wieder, ja sogar eine Art Aufsicht über das wirtschaftliche Geschehen, etwa in der Art von einer Kontrolle von Maß und Gewicht zum Inhalt haben. Ein Kennzeichen ist ihr wehrhafter Charakter, wie er sich in der Folgepflicht der bäuerlichen Zentgenossen im Falle ehhafter Not, aber auch in der bewaffneten Durchsetzung des Rechtes ausdrückt, etwa durch das Erscheinen auf der Zent in Waffen, der Nacheile im Falle eines flüchtigen Verbrechers. Der Bezug zur Landfriedenswahrung ist unübersehbar. Ein wesentliches Merkmal der Zent ist ihr flächenhafter Charakter. Räumliche Zusammenhänge mit Marktverbänden, aber auch mit alten Pfarrsprengeln, auch davon war gestern die Rede, lassen sich verschiedentlich feststellen. Und vor allem beim Zerfall von Zehnten ist es dann immer wieder vorgekommen, dass gewisse Kompetenzen auf die niederere Ebene der dörflichen Gerichtsbarkeit abgesunken sind. Diese Zehntverfassung hat nun aber nicht das gesamte Erzstift erfasst. Der Rheingau, die hessisch-thüringischen Gebiete wie auch das Eichsfeld haben für die Ausübung der hohen Gerichtsbarkeit andere Formen gefunden. Wir haben es schon gehört. Nun, Zentren sind im Wesentlichen in diesem ganzen östlichen Territorialblock festzustellen. Die wichtigsten und ältesten sind die drei Zentren um Main und Spessart. Sie sind genannt Centa Ascaffenburg für den Spessartraum, Centa Transmogum für diesen kleinen Raum westlich des Maines und Centa Adquercum oder wie sie später heißt, zur Eich. Sie bezieht sich auf einen großen Teil des Süd- und Südwestspessarts. Es kommen da noch im 13. Jahrhundert und frühen 14. Jahrhundert für den südlich anschließenden Raum eine Anzahl weiterer Zentbelege hinzu. Eine offene Frage ist nun dabei, inwieweit die Formierung solcher Zentbezirke auf das Erzstift selbst zurückgeht. Die Erstbelege stammen teils aus der Zeit vor, teils aus der Zeit nach der Übernahme durch Mainz. Sehr wahrscheinlich hat das Erzstift die beiden Zentren Aschaffenburg und Adquercum zur Eich nun in eigener Regie eingerichtet. Auch die kleine Zent Seligenstadt in der Nähe der bekannten Benediktinerabtei gelegen, ist höchstwahrscheinlich eine mainzische Schöpfung. Dagegen ist diese linksmainische Centa Transmogum, ist ja auch interessant, dass die Benennung offenbar von einem Standpunkt rechts des Maines aus erfolgt ist, wurde von Aschaffenburg. Diese Zent hat eine ältere Vorgeschichte. Sie lässt sich auf eine vielleicht schon im 10. Jahrhundert konstituierte Comitia zurückführen. Diese ist 1024 als sogenannter Comitatus Stottenstadt, nach einem Ort Stockstadt der Abtei Fulda, belegt. Es lassen sich allerdings keine Zusammenhänge mit der ohnehin nur trümmerhaft hier überlieferten karolingisch-ottonischen Grafschaft feststellen. Hier haben wir also einen Zentdistrikt vor uns, der offensichtlich ältere vormainzische Wurzeln hat, denn Mainz bekommt diesen Raum erst im Jahre 1278 zum ersten Mal in die Hand. Bereits präformierte Sprengen hat das Erzstift schließlich auch seit 1271 von den Herren von Dürm beim stückweisen Ausverkauf von deren Herrschaftsbereich übernommen. Es handelt sich um Zentdistrikte südlich des Maines in den Odenwald hinein. Und Zenten sind in diesen Kaufurkunden auch wiederholt, nun unmittelbar auch erwähnt. Auch ursprünglich würzburgische Zentsprengel sind in die Hand des Erzstifts Mainz übernommen worden. Der Würzburger Bischof ist ja in der bekannten Güldenen Freiheit von 1168 ausdrücklich ermächtigt worden, Zenten einzurichten. Nun, wir sprechen ja hier von Territorialität. Es ist nun eine offene Frage, inwieweit die Zentherrschaft zur Konstituierung der Territorialhoheit beigetragen hat. Und diese Frage wird man je nach den örtlichen Gegebenheiten unterschiedlich beantworten müssen. Positiv lässt sie sich in dieser erst spät erworbenen Centa Transmogum beantworten. Hier hat sie zweifellos zur Überwölbung bzw. Integration anderweitiger mainzischer Herrschaftsrechte beigetragen, vor allem von grundherrlichen Rechten. Ein krasses Gegenbeispiel stellt die benachbarte Zent zur Eich im südlichen und südwestlichen Spessart dar. Dieser Zentbezirk ist dem Erzstift bereits in der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts weitgehend entglitten. Die Herren von Bickenbach und die Grafen von Rieneck teilen sich in die Zenthoheit und es kommt dann zu weiteren Ausgliederungen von Bezirken. Und Mainz konnte Teile dieser vormaligen Großzent nur da zurückgewinnen, wo es eine stärkere Position als Grund- oder Niedergerichtsherr besessen hat, oder aber da, wo es durch Kauf oder Tausch geschlossene Bezirke dann später in seine Hand gebracht hat. Zum Beispiel hat es die Deutschordenskommende Brozelten im Jahr 1484 einfach ertauscht. Das war inzwischen längst ein eigener Zellsprenger aufgeworfen und Mainz hat hier eben sich auf eben das übernommen, was andere geschaffen haben. Im Ganzen lässt sich sagen, dass die Zent, um mit Meinrad Scharten einmal zu sprechen, eine vorterritoriale Größe ist und bei der Festigung der Territorialherrschaft gegenüber anderen Faktoren nur eine begrenzte Rolle gespielt hat. Und es ist ja auch immer wieder zu beobachten, dass Amts- und Zentsprengel auseinanderfallen, dass offensichtlich die Zent einen geringeren Stellenwert besessen hat als das Amt. Und damit wären wir bei den Ämtern. Das Amt ist der Organisationstyp, dem die Zukunft gehören sollte. Die Ämter gehen bis zum Ende des Kurstaats, also bis 1802/3, das tragende Prinzip des Territoriums ab und noch die Angaben der Hof- und Staatskalender des späten 18. Jahrhunderts orientieren sich im Wesentlichen an diesem Prinzip. Auch hier müssen wir uns auf einige Beispiele beschränken. Nun, solche Beispiele sind etwa die an das Main-Viereck, das ist hier, anschließenden Ämter Miltenberg und Amerbach. Sie stellen in diesem Raum die ältesten mainzischen Bastionen dar. Die Position am Main-Knie bei Miltenberg hatte sich Mainz im Kampf mit den Pfalzgrafen in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts errungen. Amerbach und sein weiteres Umland waren in Rathen seit 1271 aus der Hand der schon genannten Herren von Dürn erworben worden. Und beide Ämter sind als Bildungen des 14. Jahrhunderts anzusprechen. Es ist anzunehmen, dass Mainz in dem Augenblick, wo es diesen ganzen Raum in seiner Hand hatte, nun zur Ämterbildung übergegangen ist. Die Amtsträger heißen zunächst Burggraf, Burgvogt, Zeichen der Hinordnung auf die Burg in diesem Raum. Im Falle von später kommt dann der Begriff Amtmann. Die Untergliederung von Ämtern stellt sich hier unterschiedlich dar. Das Amt Amerbach zerfällt wieder in drei Kellerreihen, ist gleich Kameradenbezirke, beziehungsweise zwei Zenten. Dagegen das Vizedomamt Aschaffenburg, das zerfällt nun in diese beiden Zenten und eine ganze Reihe kleinerer Distrikte. Und hier ist das Interessante, dass in diesem Kernraum in Spessart nun noch einmal eine Untergliederung sich beobachten lässt. Diese ganz kleinen Amtsbezirke, die heißen zum Teil Amt, teils Landschaftsbezirk, und hier kommen noch einmal ältere, grundherrliche, komplexe oder Vogteibezirke, vor allem des Aschaffenburger Kollegiatstifts oder auch der Grafen von Rieneck, nun zum Vorschein. Man sieht also in der Feingliederung etwa des Aschaffenburger Vizedomamts finden sich ganz alte, grundherrliche Strukturen wieder. Nun, der Grundgedanke der Amtsverfassung, die enge Bindung an den Landesherrn qua Amt, wurde auch auf dieser Ebene durch pfandweise Amtsauftragung geschwächt. Auch waren Ämter dies nur am Rande immer wieder Gegenstand von Verpfändungen. Werfen wir noch kurz einen Blick auf den Nordraum, Hessen, das Eichsfeld. Hier vereinigt der Amtmann dieses Raumes in seiner Hand militärische Gewalt, Gerichtsbarkeit und Zivilverwaltung. Im 14. Jahrhundert kommen dann Geleit, Landfriedenswahrung und Schutz der Landesinsassen dazu. Und für das Aufkommen von Ämtern unterhalb der Vizedomamtsebene hat neben der Streulage der mainzischen Besitzungen zweifellos auch die begrenzte Brauchbarkeit der Kategorie des Vizedoms für die mainzische Herrschaftspraxis eine Rolle gespielt. Wir haben ja gesehen, dieses Amt verliert ja so um 1300 seine Bedeutung. Und parallel dazu mehren sich eben dann ab 1300 die Belege für Amtleute. Entscheidend ist dabei, dass der Erzbischof unmittelbar die Amtleute einsetzt, dass der Vizedom nicht etwa dazwischen geschaltet wird. Allerdings ist es in diesem nördlichen Raum noch ein weiter Weg zur vollen Verfügung über das Amt. Erst in der Mitte des 14. Jahrhunderts verschwinden Belehnungen. Dafür nehmen pfandweise Amtsverleihungen erheblich zu. Und erst so nach und nach, und da kommen wir schon langsam in das späte 15. und 16. Jahrhundert, werden dann die Amtleute nun unmittelbare Untergebene des Erzbischofs. Interessant ist, dass in diesem hessischen Raum in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts ganz vereinzelt auch bürgerliche Amtleute auftreten. In der Regel sind es Ministerialen, aber auch dieses Prinzip wird immer wieder einmal dadurch durchbrochen, dass der ein oder andere Hochadlige in so ein Amt gelangt. Kommen wir noch zur vierten Schicht, den Kameraldistrikten. Hier können wir uns kurz erfassen. Anfang des 14. Jahrhunderts wird die Abtrennung der Finanz- und Wirtschaftsverwaltung von den übrigen Amtsaufgaben realisiert. Seit den 20er Jahren dieses Jahrhunderts häufen sich die Belege für Zellerarii, Keller, auch Kellner. Der Begriff entstammt hier wohl aus der Wirtschaftsverwaltung von Klöstern und Kirchen. Diese neuen Kameralbeamten sind nun vorwiegend bürgerlicher Herkunft, vielfach auch Kleriker, gerade unter den ersten Generationen ist das ein ganz auffallendes Phänomen. Mit diesem stärker an den Landesherren gebundenen Typ eines Amtsträgers sollen zweifellos gegenüber den vorwiegend adeligen Amtleuten ein Gegengewicht geschaffen werden. Sollte der durch die häufigen Pfandamtmannschaften gelockerten Zugriff auf die Amtssprengel gefestigt werden. Dazu kommt freilich auch, dass die zunehmende Verschriftlichung der Amtsverwaltung die Ansprüche steigerte, Ansprüche, denen die Amtleute wohl häufig nicht gewachsen waren. Im Mainzer Oberstift etwa ging die Tendenz generell dahin, die Befugnisse des Kellers gegenüber dem adligen Amtmann auszuweiten, ihn zum dauernden Vertreter und damit faktischen Inhaber der Amtsgewalt des Amts zu machen. Dass der Keller dabei übrigens auch in die Sphäre der Gerichtsbarkeit eindringen konnte, ist zweifellos auf die stark entwickelte fiskalische Komponente der zeitgenössischen Justizpflege zurückzuführen. Das lässt sich allerdings quellenmäßig erst auf breiterer Basis für das 16. und 17. Jahrhundert belegen. Eine Sonderentwicklung stellt dann der Landschreiber im Rheingau dar. Erstlich ja, wir haben es gehört, infolge der langen Verpfändung des Fetztumamtes zu einer dominierenden Figur entwickelt hat. Und er ist nun, anders als die übrigen Keller, zeitweise nun tatsächlich eine Art Mittelinstanz gewesen. Nun, meine Damen und Herren, verlassen wir jetzt diese Aufzählung, Vorführung von Schichten der Amtsorganisation, die Sie vielleicht doch mit der Enumerierung von Kompetenzen und dergleichen, wie Undarenbach, ermüdet haben mag, und kommen wir noch zu einem anderen Gesichtspunkt, zum Gesichtspunkt der Herrschaftsintensivierung. Auch hier müssen wir uns auf Beispiele beschränken. Es stellt durchaus einen Unterschied dar, ob es sich um den vielfach räumlich zunächst gar nicht klar abgegrenzten Zuständigkeitsbereich eines Vizedoms, Landvogts, obersten Amtmanns handelt, oder aber einen Gerichtssprengel, einen Amts- oder Kameraldistrikt. Die Kernfrage ist stets, wie weit die Herrschaftsausübung bis in die unteren Schichten von Niedergerichtsbarkeit und Grundherrschaft durchgedrungen ist. Der Weg zu einer voll entwickelten Beherrschung von Land und Leuten ist generell von zwei Richtungen her beschritten worden: einmal von unten, von der mit Gerichtsrechten ausgestatteten Grundherrschaft, und das ist in einzelnen Fällen bis zur Hochgerichtsbarkeit gegangen, und zum anderen von oben durch langsame Zurückdrängung bzw. Aushöhlung von Befugnissen fremder Herrschaftsinstanzen. Und dieser zweite Weg ist fällenmäßig weitaus besser belegt. Das freilich nicht durchgehend erreichte Ideal voller erzstiftlicher Herrschaft stellt sich wie folgt dar. Das Beispiel stammt aus einer Quelle des späten 16. Jahrhunderts, aus einem beliebigen Dorf des Vizedomamts erschaffen wurde. Ich zitiere: Hat mein gnädigster Herr der Erzbischof und Kurfürst von Mainz die hohe und niedere Obrigkeit mit Gebot, Verbot, Atzung, Hagen, Jagen, Thron und Geschoss. Hier gibt es neben der erzbischöflichen keine konkurrierende Herrschaftsgewalt mehr. Dieser Befund stellt allerdings nur das eine Ende eines breiten Spektrums dar. Das andere Extrem findet sich beispielsweise bei zwei Dörfern im südöstlichen Spessart, wo Mainz gegenüber dem alle übrigen Hoheitsrechte ausübenden Hochstift Würzburg gerade noch die in ihrem Umfang ohnehin noch bestrittene Hochgerichtsbarkeit beanspruchen konnte. Nun, am Beispiel zweier geistlicher Institutionen sollen einige Varianten zwischen diesen Extremen ganz kurz skizziert werden. Das ist die Abtei Seligenstadt am Main, also zwischen Aschaffenburg und grob gesprochen Frankfurt am Main gelegen, und das Kollegiatstift St. Peter und Alexander in Aschaffenburg. Beide waren bedeutende Grundherren. Im Falle von Seligenstadt ist es zum Beispiel hochinteressant, dass von einem Grundbesitz, der an 40 Orten belegt ist, nur ein verschwindend kleiner Teil in die mainzische Territorienbildung eingegangen ist. Etwa ein gutes halbes Dutzend von Dörfern ist nun tatsächlich mainzisch im territorialen Sinn geworden. Und das ist in etwa nach folgendem Schema gegangen. Zunächst treten neben die abteilichen Gerichte mainzische Zivilgerichte. Die machen sich nun Konkurrenz, die machen sich auch die Untertanen mehr oder weniger abspenstig. Und in einem zweiten Schritt wird dann diese Zivilgerichtsbarkeit der Abtei nun zu einer bloßen grundherrlichen Gerichtsbarkeit herabgedrückt. Das ist also quellenmäßig verschiedentlich gut fassbar. Nun, im Falle Aschaffenburgs liegen die Dinge etwas anders. Hier gibt es eine größere Zahl von großen grundherrlichen Komplexen. Wann das Aschaffenburger Stift nun eigentlich unter die volle mainzische Herrschaft gelangt ist, ist bis heute noch eine ungelöste Frage. Hier ist die Entwicklung dann so gegangen, dass diese grundherrlichen Gerichte des Stiftes, man nennt sie auch vielfach Hubgerichte, von Hube, Hufe abgeleitet, dass diese Gerichte, die zunächst zivilrechtliche, aber auch kleine strafrechtliche Kompetenzen gehabt haben, nun immer mehr nun zurückgedrängt werden, ihre Kompetenz wird ausgehöhlt. Der Erzbischof, der schon in den Weistümern des 15. Jahrhunderts als oberster Vogt und Bestürmer auftritt, beginnt eben nun seine Rechte auszudehnen. Und dann kommt noch eines dazu: Man setzt in diese geschlossenen grundherrschaftlichen Sprengel dann mit einiger Planmäßigkeit unmittelbar mainzische Untertanen. Das heißt, der Untertanenverband wird aufgelockert und im 16. Jahrhundert kommen dann Beamte dazu, die nun ein ganz ausgesprochenes Herrschaftsverständnis haben und die sich geradezu zum Anliegen machen, diese Stiftsrechte nun zu verkürzen und herabzudrücken. Dagegen haben weltliche Herrschaftsträger eine bemerkenswerte Resistenz gegen diese Art von vertikaler Aufsaugung entwickelt. Man hat für das Oberamt Amorbach, also zwischen Main, Tauber und Jax, die Beobachtung gemacht, dass von Norden nach Süden die geschlossene mainzische Territorialkompetenz abnimmt. Das heißt, dass sich andere Herrschaftsrechte nun behaupten können. Gut haben sich adlige Herrschaftsrechte auch an den Rändern des mainzischen Kernterritoriums behaupten können, etwa am Nordrand des Spessarts, vor allem da, wo Lehen breit gestreut waren. Hier gelang die Integration in den mainzischen Staatsverband vielfach erst mit dem Aussterben dieser Familien und ihr damit verbundenen Einziehung der Lehen. Und selbst im Kernbereich des Vizedomamts gelang es einzelnen Adelsfamilien, zum Beispiel dem bekannten Echter von Mespelbrunn, aus der Stellung von mainzischen Forsthübnern, das heißt also Beauftragten zur Wahrung der Forsthoheit, in die Position von niederadlichen Herrschaften aufzusteigen. Kommen wir noch ganz kurz auf eine andere Form der Herrschaftsteilung zu sprechen, das Kondominat. Auch das findet sich im mainzischen Bereich nicht selten, das ist natürlich nichts Typisches für ein geistliches Territorium. Kondominate haben wir meistens da, und das für eine beschränkte Zeit, wo nun der Erwerb einer Herrschaft auf Raten erfolgt ist und erst in dem Moment, wo das letzte Stück mainzisch wurde, hörte das Kondominat zu bestehen auf. Wir haben es aber auch da, wo dem Erzstift überhaupt nur der Zugriff auf einen Teil einer Erbmasse gelungen ist. Das war zum Beispiel 1333 im Nordostspessart bei den Grafen von Rieneck der Fall. Hier musste man sich die Beute mit den Grafen von Hanau teilen und es hat bis 1684 gedauert, bis man dann zu einer Auflösung und Aufteilung dieses Kondominats kam. Kommen wir nun noch zu einem letzten Punkt, auf den ich trotz vorgeschrittener Zeit und eines schlechten Gewissens, dass ich so lange Ihre Geduld in Anspruch nehmen muss, aber nicht verzichten möchte, auf die Städte. Gerade dieser Gesichtspunkt ist ja von unseren italienischen Freunden und Kollegen immer wieder angesprochen worden. Wie war es eigentlich mit den Städten und die Städte bestellt? Bei der Mehrzahl der Städte des mainzischen Herrschaftsbereichs handelt es sich um Kleinstädte. Eine Ausnahme bilden lediglich Mainz, Erfurt und dann mit ganz erheblichem Abstand Aschaffenburg. In den meisten Fällen sind diese Städte oder Städtchen zugleich Amtssitze, Vororte von Ämtern, Zentren, Kellerei, oft auch alles zusammen. Es bestehen zwischen städtischen Leitungsorganen und territorialen Amtsträgern personelle Verflechtungen. Entscheidende Stadien der Stadtwerdung waren vielfach schon vor der Übernahme durch das Erzstift erreicht. Daneben gibt es auch mainzische Städtegründungen, zum Beispiel Amöneburg in Hessen, Anfang 13. Jahrhundert, oder Mühlenberg am Main im späten 13. Jahrhundert. Auch mancher Ansatz zu einer Städtegründung ist wieder versandelt, der Ort ist ein Dorf geblieben. Dem Entwicklungsstatus zur Ratsverfassung wollen wir hier nicht im Einzelnen nachgehen. Dieser vollzog sich im Wesentlichen im 14. Jahrhundert und unter eine strengere landesherrliche Kuratel kommen die Städte dann eigentlich erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, dann vor allem nach den Bauernkriegen, wo ja der bekannte Albrecht von Brandenburg für die mainzischen Städte eine ganze Reihe von Städteordnungen erlässt, in denen nun zum ersten Mal eigentlich ganz genau festgestellt ist, wer welche Rechte hat. Eine gewisse Sonderbildung stellen die schon genannten 9 Städte dar, Aschaffenburg und 8 andere Kleinstädte, hauptsächlich nach Westen und Süden. Diese 9 Städte haben sogar eine quasi landständische Stellung für das Oberstift einnehmen können, das vor allem im frühen 16. Jahrhundert, hier sind sie also geradezu in die Herrschaft integriert, Gesamtlandstände, auch das ein Problem, das immer wieder angeklungen ist, gab es für Mainz nicht. Diese 9 Städte vertraten mehr oder weniger das Erzstift. Es gab Landstände im Rheingau, zunächst Adel, Bürger, Bauern, der Adel hat sich dann später zurückgezogen, und es gab Landstände im Eichsfeld, ganz im Norden, hier allerdings nach klassischer Manier. Mainz ist dann seit 1244 weitgehend den Erzbischöfen entglitten. Die Folge ist, dass die Erzbischöfe an anderen Orten Residenz nehmen, in Eltville im Rheingau, in Aschaffenburg, in Steinheim, und erst nach 1462 bekommen dann die Erzbischöfe wieder ihre Stadt in die Hand, und dann erst bauen sie sich wieder ein anständiges Schloss in Martinsburg. In Erfurt geht dieser Weg zur Selbstständigkeit noch viel entschiedener voran als in Mainz. Hier ist im Spätmittelalter die Reichsgewalt stark präsent. Es ist dann die Nähe der Wettiner, die sich hier stark einmischen. Und wir haben ja schon gehört, dass ab 1289 hier die meisten Rechte dem Erzbischof entgleiten. Und lediglich Aschaffenburg blieb weitgehend in der Hand des Erzbischofs. Hier gibt es einen einzigen Bürgeraufstand von 1332, der aber wohl nicht sehr schlimm gewesen sein muss. Im Ganzen war das nun noch eine fügsame Landstadt und auf diese Art natürlich auch als Residenz nicht ungeeignet. Nun, die letzte Frage wäre nun, haben diese Städte nun auch so etwas wie ein Stadtterritorium ausgebildet? Dies gilt in bescheidenem Maß von Mainz. Hier wird im 13. Jahrhundert Seelenhofen einbezogen, dann Weißenau, dann Wilsbach, also Orte, die ganz unmittelbar vor den Mauern liegen. Weitergehende Ambitionen kamen nicht zum Tragen, weder die Reichspfandschaft über Oppenheim am Rhein und weitere Orte hat nun dazu geführt, dass Mainz etwa sein Territorium hätte erweitern können. Noch auch der Burgbahnbezirk, das war folgendes Phänomen, dass eine Reihe von Dörfern der weiteren Umgebung zur Teilnahme am Mauerbau verpflichtet waren, und das soll schon auf die ottonische Zeit zurückgehen. Auch dieser Burgbahnbezirk hat nicht dazu geführt, dass die Stadt Mainz etwa dort Hoheitsrechte erworben hat. Ganz anders ist es dann in Erfurt, und damit kommen wir zum Schluss dieser Betrachtung. Hier geht es schon an, im Jahre 1269 mit dem Erwerb von Burg und Dorf Stotternheim, wo ja Luther dann bekanntlich in dieses böse Gebiet geraten ist, wo er ein fatales Gelübde nun abgelegt hat. Ein Jahr darauf verpfändet schon Landgraf Albrecht von Thüringen die sogenannte mindere Grafschaft an der schmalen Gera an den Rat. Bei den weiteren Erwerbungen geht es nun darum, Gerichtsrechte in die Hand zu bekommen und das mit dem Ziel, auf die bäuerliche Bevölkerung Marktzwang auszuüben. Dann kommen weitere Objekte dazu, zum Beispiel Kapellendorf, das zu einer wehrhaften Wasserburg ausgebaut wird, und das wird nun zusammen mit zwei weiteren Dörfern, dem Erfurter Rat von Kaiser Karl IV. Zu einem Reichslehen, als Reichslehen übertragen. Das heißt, es bekommt Reichsunmittelbarkeit. Die Stadt Erfurt selbst hat sich übrigens nie festgelegt. Die hat immer so zwischen Landständigkeit und Reichsunmittelbarkeit jongliert. Und auf dem Höhepunkt dieser Entwicklung, das ist etwa um 1470, umfasst das Erfurter Landgebiet 80, nach anderen Angaben sogar 100 Dörfer, Burgen und Vorwerke. Und das ist nun im Einzelnen freies Eigentum der Stadt, Reichslehen und Lehen verschiedenster Herrschaften. Dann geht es allerdings bergab, dann beginnen Mainz und Kursachsen zusammenzuwirken und Erfurt wird dann doch verhältnismäßig schnell nun auf einen sehr bescheidenen Status reduziert. Übrigens auch Duderstadt, eine relativ kleine Stadt, hat eine Zeit lang 16 benachbarte Dörfer nun unter der Ratsherrschaft gehabt. Nun, meine Damen und Herren, damit haben wir das Feld mainzischer Territorialorganisation in groben Zügen abgestritten. Ich hoffe, zu vergleichen mit anderen geistlichen Territorien, das heißt ja in der Ankündigung vornehmlich, am Mainzer Beispiel, gibt vielleicht doch noch die anschließende Diskussion Gelegenheit, und ich danke Ihnen für die von Ihnen bewiesene Geduld. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Ich möchte in aller Namen vielen Dank Ihnen, Herr Riss, für dieses sehr ausführliche Referat, das natürlich auch angestrengt hat, vermute ich doch sehr. Nun haben wir, glaube ich, heute früh nicht die Möglichkeit, eine kleine italienische Zusammenfassung zu machen, aber vielleicht wird doch im Laufe der Diskussion auch für italienische Teilnehmer deutlich werden, welches die Hauptpunkte gewesen sind. Ich schlage vor, dass wir jetzt vielleicht doch erst eine kleine Pause machen, ne? Und einen Kaffee zu uns nehmen und damit etwas frische Kraft zurückgeben. Una piccola traduzione in italiano, forse possiamo cominciare con questa. Sì, sì, sì, sì. Non sapevo. Abbiamo. E allora si è parlato all'inizio dell'Ufficio Dominus e dell'ufficio dell'Ufficio Dominus, che viene soprattutto esclusivamente tenuto dalla nobiltà laica. E le principali funzioni sono l'atta di giustizia del 1959 in poi, la guida dell'esercito e l'amministrazione finanziaria. Tutto questo all'inizio. Poi dopo si è parlato dei cosiddetti zenti, che non hanno nulla a che fare con i decimi, ma sono una circoscrizione per l'alta giurisdizione e che si trova in tutte le parti del territorio dell'Erzbischof. E la terza circoscrizione amministrativa è il cosiddetto AM, che poi diventa il principio di base dei territori. E questi amtleute vengono messi nei loro uffici direttamente dal arcivescovo e non sono solo nobili, ma qui troviamo anche amtleute di origine cittadina, mentre negli altri due circoscrizioni che abbiamo visto prima sono nobiltà o ministeri. E poi verso l'inizio del 200 si sviluppano i cosiddetti camerali districti, che è una sorta per un modo per separare l'amministrazione finanziaria e economica, che quelli vengono separati da questa cosa che abbiamo detto all'inizio del cosiddetto Fitte Dominus Giovanni. E alla fine si faceva un accenno che alcune circoscrizioni ecclesiastiche tipo l'abbazia di Seligenstadt o lo Stift di Aschaffenburg erano meno resistenti a essere inseriti nel territorio dell'Erzbistum, mentre la nobiltà laica faceva molto più resistenza ed era molto difficile levargli i diritti. Comunque c'è una tendenza dell'arcivescovo che lui con l'altra giurisdizione prova di inserirsi anche nella bassa giurisdizione e così gli altri signori vengono tutti quanti abbassati finché hanno soltanto la cosiddetta concertia. C'è questa tendenza. E in ultimo si parlava delle città, che sono soprattutto città piccole, a parte Mainz, Monza, Erfurt e Aschaffenburg, e un accenno speciale davanti alle mura, mentre a Erfurt si vede successivamente nei secoli l'acquisto di un più vasto territorio che arriva fino a 80 villaggi, sia attraverso la presa di Benia, sia anche attraverso altre cose. E per esempio poi da Carlo IV due di questi villaggi prende addirittura il feudo direttamente dall'imperatore. Grazie. Ehe wir jetzt in die Diskussion einsteigen, möchte ich noch etwas Technisches bekannt geben. Heute Abend ist im Castello del Montevideo ein Konzert um 9 Uhr draußen im Zelt. Und es könnte sein, dass einige von uns Lust haben, dorthin zu gehen. Deswegen wird das Essen heute Abend schon um 19.30 Uhr stattfinden. Frau Krieg ruft dort an und bestellt das Essen auf 19.30 Uhr, also eine halbe Stunde früher, sodass diejenigen, die zum Konzert gehen wollen, das ist, glaube ich, auch sehr nah, das Kostell und das Land liegen nah beieinander, dann zum Konzert gehen können. Karten bekommt man noch dort. Also hier war so eine Frage, Interessenten können sich bei Frau Krieg melden, aber das hätte nur bedeutet, dass dann, es ist jetzt schon zu spät, dass eine kleine Ermäßigung herauskommt, das ist aber nicht so wichtig. Also Karten für dieses Konzert kann man auch dort am Kastell bekommen. Also das Wichtigste ist, das Essen ist früher. So, dann darf ich die Diskussion eröffnen und um Fragen bitten. Ja, Herr Frommeier. Ich möchte eine Bemerkung am Schluss Ihres Referates anknüpfen. Sie haben von Ständen gesprochen, wie sich hier aufgibt. Jetzt sozusagen eine generalisierende Frage. Welche Teile könnte man als Land bezeichnen, im Sinne dessen, was wir da jetzt vor zwei Tagen diskutiert haben, mit Ständen vor allem? Und wo findet eine solche Landesbildung vielleicht nicht statt? Ja, von einem Land in dem Sinne, wie wir die ganzen Darstellungen gesprochen haben, kann man eigentlich nur im Rheintal sprechen. Offensichtlich auf der Basis einer alten Grafschaft hat sich dort eine Art Landesbewusstsein gebildet. Es halt gibt auch das sogenannte Rheingauer Weißtum aus dem 14. Jahrhundert. Das ist nun tatsächlich eine Art Land gewesen. Dort kommt es nun zu einem Land, ja, Organismus, ganz schön Organismus ist was schon zu viel gesagt. Das ist also der Adel und es sind dann die Bürger und Bauern zwischen diesen beiden Kategorien durch den Rheingau nicht so genau unterschieden. Und der Adel, der zieht sich dann so im Spätmittelalter, 15. Jahrhundert vor allem zusehends zurück. Zum Schluss sind es also dann im Grunde nur noch die bäuerlichen und bürgerlichen Vertreter, die dieses Land bilden. Und der Höhepunkt dieser Entwicklung, der dürfte im späten 15. und frühen 16. Jahrhundert liegen. Und dann kommt ja der Bauernkrieg mit dem raschen Zusammenbruch. Und den nutzt ja Erzbischof Albrecht von Brandenburg dazu aus, um seine landesherrliche Stellung zu festigen. Und da bekommt auch der Rheingau eine sogenannte Landordnung. Und da wird nun sehr deutlich die Prärogative des Erzbischofs festgeschrieben. Aber das ist eigentlich der einzige Teil des mainzischen Territoriums, den man in diesem Sinne als Land bezeichnen kann. Das Eichsfeld, das zwar auch Landstände hat, das ist noch so. Er ist langsam zusammengewachsen. Da hängt es wohl damit zusammen, dass in diesem nordwestdeutschen Raum sich allgemein in den Territorien Landstände ausgebildet haben. Man kann das auch in den geistigen Territorien beobachten, in Hildesheim etwa, in Münster, in Paderborn, Osnabrück. Und das ist offensichtlich so, dass sich daraus der allgemeinen Tendenz dieser Region Landstädte entwickelt haben. Dagegen diese neuen Städte, die sind natürlich niemals eigentlich Landstädte gewesen, die haben eben gewisse Steuerbewilligungsrechte gehabt und das eben aufgrund ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit. Aber Gesamtlandstände für das Territorium hat es nie gegeben und für diesen Hauptblock hier da zwischen Spessart und Jagd und Neckar hat er sicher auch darin seinen Grund, dass das ja auf ganz unterschiedlichen Wegen zusammengekommen ist. Das geht also mit dem Erwerb des Wildfangs in Zentralspessart an. Das geht dann weiter mit kriegerischen Auseinandersetzungen, aber hauptsächlich mit Erwerb auf dem Weg des Kaufes, der Verpfändung und dergleichen. Und offensichtlich ist eben der heterogene Charakter dieses Herrschaftstraumes eben nicht geeignet gewesen, dass sich hier Landstände ausgebietet haben. Übrigens, auch im Hochstift Würzburg ist es niemals zur Ausbildung ordentlicher Landstände gekommen. Es ist also für diesen fränkischen Raum gar kein so singuläres Phänomen, aber bei Mainz hängt es sicher in dieser ganz extremen geografischen Streuung zusammen, dass eben das Territorium in die verschiedensten, würde man sagen, Rechtsräumen, wenn der Ausdruck erlaubt ist, hier hineinreicht. Ja, schönen Dank. Ja, es waren zwei zugleich. Herr Janssen, eine Sekunde früher, ja. Diese Bemerkung von Ihnen führt mich vielleicht zu einer allgemeinen Frage. Hängt nicht für diese Zeit die Territorialbildung oder, wenn Sie so wollen, die Ausbildung einer Landesherrschaft auch mit der Größe des Bezirks zusammen, der also herrschaftlich erfasst werden soll? Das heißt, war sozusagen, ich würde sagen, potenzielle Staatlichkeit erforderlich in dieser Zeit eine durfte, dass die Region, die davon einer potenziellen Staatlichkeit erfasst werden sollte, durfte eine gewisse Größe nicht überschreiten, sonst war sie vom Landesherrn aus gar nicht mehr sozusagen durchformbar. Das Problem stellt sich ja bei den geistlichen Territorien insofern, als Mainz ja nie zu einem echten Territorium durchgeformt werden konnte, nach Ihren Aussagen. Dasselbe gilt ja auch für das Erzstift Köln, ganz im Gegensatz zu den weltlichen Widersachern, von denen wir gestern gesprochen haben. Da hatte jeder Landesfürst sein Land, eine Terra mit Landständen und allem drum und dran. Der Erzbischof von Köln hatte es jeweils bis zum Ende seines Reichs mit drei Landständen zu tun. Er hatte welche am Rhein, er hatte welche in Westfalen und das Westrecklinghausen hat er als Zugabe mit eigenen Landständen auch noch. Die Frage, ob es nicht ein Zusammenhang besteht zwischen der Größe eines Territoriums und dem, was Sie Herrschaftsintensivierung nannten. Und dasselbe würde ich auch für die Innengliederung nehmen. Die Vizedominate waren einfach zu groß gestellt, als dass da sozusagen die landesfürstliche Herrschaft hätte intensiviert werden können in diesem Rahmen. Das bedeutet sozusagen kleinere, mittlere Ämter, damit also nach den Möglichkeiten der damaligen Zeit eben Herrschaft überhaupt ausgeübt werden konnte. Es gibt einen inneren Zusammenhang zwischen Größe des beherrschten Gebietes und der Identität der Herrschaft. Ja, das ist genau mein Punkt. Ich habe nicht nur die Diözese, sondern auch die Diözese, die das gar nicht in der Diözese oder die Diözese generell. Sì, la domanda è stata se la grandezza della regione ha un flusso di informazione dello stato territorio dell'Anno. Più piccoli territori hanno meno problemi di intensificare il dominio e di formare un land. Come ieri abbiamo visto Colonia, per esempio, ha tre diversi landstände in un arcivescovo, mentre i nemici laici hanno territori più piccoli con un solo landstand e se lo fanno più presto a intensificare il loro dominio. E poi la punta era che i vice dominati, dei quali si parlava oggi, sono troppo grandi per formare poi un intensivo dominio. Questa è la domanda. Grazie. Se è così il rapporto con la grandezza e l'intensificazione. Ja, also das ist durchaus auch mein Eindruck der Herzen, dass die, sagen wir mal, die Administrationsfigur des Vizedoms hat versagt. Aufgrund dieser Landesstruktur. Und es lässt sich ja auch beobachten, dass die Vizedome, die überlebt haben, Rheingau und Aschaffenburg, dass die sich zu Amtmännern, der Oberamtmännern rückgebildet haben. Das war später Vizedom, Amt Aschaffenburg heißt, es ist keine Mittelinstanz zwischen Amtmann und Erzbischof, sondern es ist ein Amtmann unter anderem, ein Amtmann, der eben ein sehr großes Gebiet hat, aber eben nicht mehr. Also da ist zweifellos ein Zusammenhang. Man konnte eben zu einer Intensivierung nur in kleineren Räumen kommen. Und auch da, dieser ganze Vorgang ist ja nun eigentlich als Prozess sehr wenig zu fassen. Man hat ja immer nur dieses oder jenes Ergebnis in den Quellen. Und ich könnte mir vorstellen, dass vor allem in den hinzugekauften Herrschaftsräumen der Erzbischof sich einfach mit den Gegebenheiten, auch mit der vertikalen Herrschaftsteilung, arrangieren musste, wie sie bis dahin bestanden hat. Man weiß zum Beispiel bei diesen Herren von Düren, die da also südlich des Main-Vierecks da ein ziemlich großes Herrschaftsgebiet aufgebaut hatten. In der älteren Literatur heißt 1100 Quadratmeter. Und das wird inzwischen relativiert, weil das eben keine durchgehende Flächenherrschaft war, dass da eben eine ganze Reihe von, sagen wir mal, salopp adligen Erblassen mit übernommen worden sind. Und damit hat sich der Erzbischof eben arrangieren müssen. Gestern oder vorgestern war es, ist ja mal die Frage gestellt worden, was ist denn eigentlich geschehen, wenn der Mächtigere den Mindermächtigen nun sozusagen unterjocht hat, sind die vertrieben worden oder was ist passiert? Also hier ist niemand vertrieben worden. Diese Integration des Adels ist ja dann vielfach über die lokalen Ämter vor sich gegangen. Man weiß zum Beispiel von Wittenberg, da hat der Erzbischof bis ins 16. Jahrhundert hinein sogar explizit Vertreter rivalisierender Adelsgeschlechter als Amtleute angestellt. Und dasselbe ist ja auch beim Adel von Luxemburg der Fall gewesen, vielleicht noch auffälliger. Man hat also gerade auch wohl in etwas gefährlichen Adel auf diese Art an das Land gebunden. Auch die Aschaffenburger Vizedome stammen größtenteils aus diesen Kreisen, um den eben zu integrieren. Aber es ist hier zweifellos ein Zusammenhang zwischen der Größe des Landes und der Herrschaftsintensivierung und sicher auch ein Zusammenhang zwischen dem Herrschaftsmittelpunkt, und der lag eben ganz eindeutig im Rhein-Main-Gebiet und nicht in der Erfurt und nicht im Eichsfeld und den entlegenen Zonen. Dankeschön. Vor dir und also höher wie gesehen. Sì, dice che anche la sua impressione che c'è un rapporto tra la grandezza della regione e l'identificazione dell'impresso. E dice poi che l'organizzazione del Fice Domar non ha portato a niente e appunto è sparito, e soltanto nel Rheingau e ad Aschaffenburg, dove è rimasto, non è una cosa che sta sopra l'Ant per altre circoscrizioni, ma è diventato come un Ant. E la identificazione era solo possibile in piccoli spazi. Poi dice che è difficile di vedere il processo perché noi vediamo sempre solo il risultato e non possiamo guardare il processo dello sviluppo. E quando poi l'arcivescovo compra o acquista dei piccoli territori, lui praticamente lascia le condizioni come erano. Anzi, ieri l'altro c'era il problema, cosa succede con questa nobiltà minore? Dice che l'integrazione di questi signori viene fatta attraverso degli uffici locali e soprattutto l'arcivescovo, per esempio, fa l'esempio di Miltenberg, dà a questi signori nuovi locali che rivalizzano con lui la posizione di Hank Floyd e così li integra in questo suo processo di territorializzazione. E poi un altro accento alla fine era che c'è una differenza tra il punto centrale del territorio che qui si trova nel territorio Rhein-Main, insomma lì è intorno a Frankfurt, e la periferia. Meine eigentlichen Fragen will ich nochmal zurückstellen, weil dieses von eben angesprochen natürlich eine sehr wichtige grundsätzliche Frage ist. Zwei Punkte ergeben sich auch für mich daraus. Wo gibt es eigentlich in Deutschland im späten Mittelalter eine Mehrschichtung? Eine Schichtung, also der Verwaltung. Ich habe eigentlich, außer dass es Ämter gibt und eine Zentrale gibt, Zwischenstufen eigentlich immer nur in Bayern gefunden. Mit den Rentmeisterinnen. Meine Frage ist, das richtig, dieser Eindruck, dass also überhaupt eine Zwischenschicht nur in Bayern ausgeprägt worden ist, wobei es interessant ist, dass immer dann, wenn das Land Bayern sich teilt, diese Zwischenschichten auch wieder zurückgestellt, aufgehoben werden und nun auch wieder nur für die Teilgebiete eine Zentrale und die Ämter eben existieren. Das wäre also eine Frage, die gehe also darauf jetzt ein, ich habe meine anderen Fragen nachher noch zurückgestellt. Noch zur Frage des Landes. Der Rheingau ist ein Land, wie wir gehört haben. Am stärksten die anderen sind offene Bezirke, weil sie zusammengesetzt sind. Interessant ist, dass im Rheingau sich dieser Landescharakter, abgesehen von einem einheitlichen Recht und einer eigenen, inneren Struktur, auch auszeichnet durch eine Grenze, eine reguläre, das sogenannte Gebück. Das Gebück ist eine undurchdringlich gemachte Buschhecke, die um das ganze Land herum geht und sozusagen den Zugang und Abgang kontrollieren lässt für dieses Land. Eine ganz auch, wir haben sowas in Deutschland gelegentlich auch noch in Städten, die sich Landwehren bauen um ihr Gebiet herum. In Rotenburg habe ich jetzt als Erinnerung. Aber das ist wohl eine Besonderheit, die ich noch in Ergänzung zu dem sagen möchte, was Sie gesagt haben. Meine eigene Frage stelle ich zurück. Brevemente era se la domanda era se fra questi enter e la centrale c'è una sostanza in una parte di intermedio o se questo esiste in altri territori tedeschi o solo in Baviera dove vediamo questa cosa. E poi un altro piccolo accenno che il Rheingau, questo intorno a Frankfurt, è un vero land con un diritto unitario, una struttura interna, e mi ha accennato che intorno a questo land ci sono dei cespugli fitti che determinano la frontiera. Andres, bitte. Ich möchte darauf hinweisen und aufmerksam machen auf die Rolle der Donaukapitel beim Aufbau der Landesherrschaft oder des Territoriums, der geistigen Territorien. Und zwar in hemmender Hinsicht, denn wenn man die Wahlkapitulationen anschaut, die immer umfangreicher werden im Laufe des späten Mittelalters, dann hat das Domkapitel dort vielfach alles dran gesetzt, um einen stärkeren Ausbau Richtung Landeshoheit zu verhindern und zu bremsen. Und zwar nach außen wie nach innen. Ich will das bloß noch mal weiter. Ja, wir haben auch noch das eine oder andere dazu zu sagen. Ich habe also diesen Punkt auch ganz bewusst etwas beiseite gelassen. Das Domkapitel hat zunächst, ich glaube, es war 1337 in der Wahlkapitulation festgelegt, Amtleute dürfen nur werden Domherr und Adlige aus dem Lande, und dann hat offensichtlich wohl auch im Domkapitel die Personalmenge nicht ausgereicht. Und dann ist man später dazu übergegangen, die Amtleute lediglich auf diesen Revers zu verpflichten, wenn der Erzbischof also ausfällt, Gefangenschaft und so weiter und so weiter, dass dann die Loyalität sofort auf das Domkapitel übergeht. Aber das Domkapitel hat in einer anderen Hinsicht nun wirklich eine, ja, man kann fast sagen, desintegrierte Wirkung ausgeübt, indem es ja doch nun, wenn auch kleinere Landesteile, nun als eine Art Unterherrschaft etabliert hat, etwa Bingen, das in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts ausscheidet. Das haben wir auch in Würzburg und Bamberg. Nun eigene Domkapitelsherrschaften. Die Amtsverwaltung hat dann offensichtlich das Domkapitel nicht mehr so sehr eingegriffen. Das Hauptinteresse ist dann in der späteren Entwicklung, vor allem im 16., 17. Jahrhundert, sind dann die Zentralbehörden, wo man sich ja dann die Führungsposition sichert. Ja. La domanda era qua sul ruolo del capitolo del Domo rispetto alla territorializzazione. E la risposta era che è molto disintegrante, perché sia prova di evitare un più forte rafforzamento della territorializzazione. Un esempio è la città di Bingen, che lì Don Capitoli forma una sorta di sottodominio dipendente dal capitolo del Duomo, che poi nella prima metà del 400 esce proprio fuori dello Stato territoriale, questo sottodominio del capitolo del Duomo. Mentre un diretto influsso sulla scelta di Amploid non riesce a farlo. Ja, bitte sehen. Können Sie ein Wort zu der von Professor Geier angesprochenen Sache der bayerischen Rentmeisterämter sagen, also eine wirklich ja sehr wichtige Zwischeninstanz, und daran die Frage anschließen, wann und ob so ein Oberamt, wie Sie es für Mainz beschrieben haben oder für andere Territorien, ob das was Ähnliches ist. Die bayerischen Rentmeisterämter sind aber sind schon sehr früh da im Spätmittelalter und sind ein sehr, sehr wichtiges Herrschaftsinstrument für den Landesherrn. Vielleicht also genauso wichtig wie die Ämter dieser Rentmeister, es gibt in manchen Bezirken auch zwei, ist längst nicht nur oberster Finanzbeamter, dafür ist er auch verantwortlich, das ist auch sehr wichtig. Aber er wird für sehr, sehr viele, was wir heute staatliche Aufgaben nennen würden, herangezogen. Das kann also auch für Verteidigungsfragen sein, für die Ausrüstung von Burgen und so weiter und so fort. Er ist der Verantwortliche für die Abrechnung an die Zentrale. Und ich kann das ergänzen, was Professor Klein gesagt hat. Niederbayern im 15. Jahrhundert eingeteilt in 5 Rentmeisterämter, und die sind recht zählig, das heißt, die überleben die Teilungen auch. Und wenn zum Beispiel, wenn die Teilungen zurückgeführt werden, wenn also zum Beispiel Bayern-Ingolstadt wieder an Bayern-Landshut fällt, dann wird der neue Besitz in 2 Rentmeisterämtern, grosso modo, also es gibt schon noch Ausnahmen, aber in 2 neuen Rentmeisterämtern organisiert, und die Sitze der Rentmeisterämter spielen dann auch in der Zeit des 16. Jahrhunderts, wo Bayern wieder einschlagen wird, als weitere Rentmeistersitze und Verwaltungszentren eine große Rolle. Das ist also diese bayerische Sondersituation. Die Frage wäre, wo gibt es vielleicht mit einem Oberamt auch schon so früh Parallelen? Questa istanza intermedia in Baviera, e sono lui dice che era un importante strumento del dominio del signore territoriale per il controllo del suo territorio, perché non erano solo ufficiali della finanza, ma avevano anche qualcosa come si potrebbe dire oggi impieghi statali, con la difesa e i castelli. E poi dice che non spariscono sempre quando la Baviera viene spartita, per esempio la Baviera passa, perché rimangono 5 Rentmeister, 5 uffici dei Rentmeister e sopravvivono alla spartizione, e quando una parte della Baviera spartita ritorna allo Stato centrale o a un altro Stato della Baviera, vengono nuovamente subito organizzati in questi uffici dei Rentmeister. La domanda è se esiste anche in altri stati tedeschi una cosa intermediaria paragonabile. Ja, da könnte man sagen, dass die Terminologie vielleicht zu Missverständnissen Anlass gibt. die Begriffe Amtmann, Oberamtmann, Amt, Oberamt, die werden ins 2. und 17. Jahrhundert hinein nicht klar umrissen. Das heißt, sie werden durcheinander geworfen. Ein Amt wird einmal als Amt, das andere Mal als Oberamt bezeichnet. Das Oberamt stellt also keine besondere Qualität dar. Der Oberamtmann ist nichts Besseres als der Amtmann und seit dem späten 15. Jahrhundert auch nichts anderes als der Vizedom. Man könnte also sagen, es gibt Amtleute, die heißen Amtmann, es gibt Amtleute, die heißen Oberamtmann und es gibt welche, die nennen sich Vizedom. Es gibt also hier kein, im Kernraum gibt es keine Zwischeninstanz. Anders liegen die Dinge dann in Eisfeld und in Erfurt. Dort kommt es ja dann in der frühen Neuzeit zur Ausbildung dieser beiden Statthaltereien. Und das waren ja nun echte Zwischeninstanzen. Und im Hof- und Staatskalender heißt dann eben zunächst einmal der Eisfelder Staat, der Erfurter Staat. Und das steht für keinen anderen Landesteil. Für alle anderen Landesteile gibt es dann an, Vizedomamt sowieso, Amt sowieso, Oberamt sowieso. Es kommt also mit Ausnahme von Erfurt und von Eichsfeld zu, nicht zur Ausbildung irgendwelcher institutionalisierter Zwischeninstanzen zwischen den Ämtern und, den, und der Zentrale, also ungeachtet der etwas unterschiedlichen Terminologie. Gleich mehr Eine kleine Zusatzfrage. Ist denn die Stadthalterei Erfurt noch eine Änderung der Linie? Da bin ich jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also das ist eigentlich auch wieder nur ein anderer Ausdruck. Ja, ja. Aber der Stadthalter in Erfurt hatte eine weitaus größere Stelle. Ein größeres Vollmacht. Ja, ja. Aber kann man, könnte man auch, selbst wenn es nicht vergeben, das als Zwischeninstanz nennen, das Zwischeninstanz werden, ist das dann nicht mehr so eine Art Expositur? Ja, das ist eigentlich das Stellvertreter. Ja, das wäre. Dislozierte Zentrale. Ja, das ist ja nicht als Expositur. Ich meine, Eisfeld gibt es ändern noch. Da gibt es eine Zwischeninstanz, aber Erfurt ja so eine Expositur, würde man sagen. Ich glaube, man wird bei der Frage nach der einer möglichen Zwischeninstanz unterscheiden müssen. Bei diesen, ich weiß nicht, wie es mit Meier genau ist, ich habe den Eindruck, diese Rentmeisterämter sind eine besondere Organisation neben der Ämterverfassung. Sondern von einer Zwischeninstanz kann man ja nur reden, wenn der Rentmeister der Vorgesetzter sozusagen geantwortet ist. Dann haben wir eigentlich eine Zwischeninstanz in einer Informationslücke. Sonst hätten wir dieselbe Figur, dass sozusagen mehrere Ämter zu einem Rentmeisteramt völlig unabhängig voneinander also befasst sind. Gut, das ist eine echte Zwischeninstanz. Dann im Erzbistum, also im Kurstaat Köln, gab es eine solche Zwischeninstanz. Das war für den westfälischen Teil der Marschall von Westfalen, der auch Vorgesetzter der dortigen Amtleute war. Und dieser Marschall nannte sich dann auch später also Stadthalter in Westfalen. Das heißt aber, dass sozusagen im 15. Jahrhundert diese sozusagen zerrissenen Territorien nicht von der politischen Konstruktion her durch Systemzwang genauso gedacht waren wie die Territorialunion. Das ist ja diese merkwürdige Figur. Die ursprüngliche, das zerrissene Territorium wird in seinen einzelnen Teilen so behandelt, als wäre es eine sekundäre sozusagen Territorialunion. Und zeigt auch denselben Aufbau. Das ist ein sehr merkwürdiges Verhältnis, was für meinen Geschmack auch erklärt, warum in der frühen Neuzeit diese geistlichen Territorien so entsetzlich an politischem Gewicht verlieren. Was ja unvergleichbar ist. Ja, wollen Sie ein bisschen das übersetzen? Also, das ging. Trattavasi, allora sempre se in questa istanza intermedia esiste o no, e visto che la terminologia parla di un ufficio e di un ufficio superiore di quel territorio che abbiamo sentito oggi, però questo non ha nessuna differenza effettiva, ogni diventato 400, si trova anche Pizzeton, che vuol dire sempre alto opera, e non si può dire che esiste una distanza intermediaria. Però un Cassazzi forse era esperto dove c'è una istanza intermediaria, mentre appunto è stato chiarito che non lo è, perché quello che si chiama poi il rappresentante non ha sotto di sé altri uffici. Poi a Colonia invece ci sono queste istanze intermedie, tipo il Marshall di Westfalen, della Westfalen, che è anche il superiore di questi meno di questi ufficiali che sono qui. Ja, schönen Dank. Herr Klein. Das Problem der mittleren Verwaltungsebene stellt sich natürlich nur bei großen Territorien. Wenn man mal absieht von den Randgebieten und den Randposten. In den großen ostdeutschen Territorialstaaten, in Brandenburg zum Beispiel, korrigieren Sie mich, ist bis in die tiefe frühe Neuzeit hinein keine Zwischenschicht zwischen der Zentrale und den Ländern, aber dort haben die adligen Herrschaften völlig eigene Verwaltungen, sodass im Grunde genommen daneben eine mittlere Verwaltungsebene gar nicht nötig ist, weil eben etwa die Hälfte der Verwaltung wird durch den Adel gemacht und im Grunde erübrigt es sich. In Mecklenburg, in dem großen Gebiet, ist es ähnlich. Auch hier ist über die Hälfte des Landes von den adligen Verwaltungen. Sie benötigen keine Zwischenschicht für das, was übrig bleibt, für den Landesherrn. Aber es gibt auch einen interessanten Fall, das ist der Fall von Sachsen. In Sachsen wird ja eine erhebliche Landesvergrößerung erreicht durch den Schmalkaldischen Krieg 1546. Und danach ist ein Verwaltungsgenie der Landesherr, das ist der Herzog Moritz, der Kurfürst Moritz von Sachsen. Der vereinigt das Ganze noch einmal zu einer einheitlichen Amtsstruktur und das heißt dann in späterer Zeit die alten Erblande. Aber was nun dieser sächsische Staat im 17. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert an weiteren Gebieten hinzuerhält, das integriert er nicht mehr in diese alten Erblande. Das bleiben eben Außenbezirke, die nur sozusagen im Geheimen Rat auf oberster Ebene ganz locker sozusagen generell angeleitet werden, während die eigentliche Verwaltung eben in den Ländern bleibt. Und dieses gilt eigentlich sogar auch für den preußischen Staat. Der preußische Staat, der in Brandenburg, in seinem Kernland, nur Ämter hat und adlige Verwaltungen. Den ganzen Staat aber integriert er auch nicht und so hat einer der größten preußischen deutschen Verfassungshistoriker, Otto Hinze, ihn einen zusammengesetzten Staat genannt für das 18. Jahrhundert. Das heißt also, es kommt auch stark auf zeitliche Dimension an, ob eben sich eine Einheit bildet und es kommt auf die Persönlichkeiten auch an oder ob eine Vielfalt erhalten bleibt, auch wenn das Ganze in einem Staat nachher zusammengesetzt ist. La domanda era che anche a Brandenburgo, insomma, non ci sono le istanze intermedie, perché lì non ci sono necessarie, perché già la nobiltà prende una parte sostanziale dell'amministrazione e allora il Landesherr, il principe non ha bisogno di istanze intermedie per il territorio che gli rimane. E la stessa cosa si trova nel territorio Mecklenburg, mentre in Sassonia si vede che dopo la guerra nel 1546 gli acquisti vengono riorganizzati nuovamente con questa struttura degli ente, mentre nel XVII e XVIII secolo le regioni che stanno all'esterno del Verroland non vengono più integrati, ma vengono solo governati leggermente dal principe stesso, senza la integrazione che è stata ancora prima. E lo stesso vale pure per la Prussia, dove la regione più importante, il Brandenburgo, è organizzato con gli Ämter e con la nobiltà, mentre il resto dello Stato non è più integrato. Dankeschön, Herr Kittolin. No, ecco, io approfittavo della presenza del professore e della relazione sui principati ecclesiastici per porre se è possibile, e come se ci sono questioni più specifiche, va bene, un problema più generale, cioè del complesso dei territori ecclesiastici nell'ordinamento territoriale della Germania. No, non un principato ecclesiastico, le cose che ha detto un po' all'inizio, cioè questi diversi principati ecclesiastici, e la conclusione che purtroppo non ha detto, cioè, in questo senso, cioè è un tipo di organizzazione politico-territoriale che, per esempio, non so, è specifico della Germania, mi sembra, no? Possiamo dire anche per la Francia, fuori dai confini dell'impero, c'è anche quel libro recente di Guillaume Janin, proprio su questi poteri territoriali dei vescovi francesi, che mi pare svaluta fortemente la dimensione di un principato, la possibilità di considerare i principati ecclesiastici, per esempio i sei vescovati francesi, che pure sono conti del regno e pari di Francia. No? Quindi è un fatto ed è un fatto importante, perché se così non ricordo male, ma da qualche parte avevo letto che alla fine del Medioevo un sesto del territorio dell'impero è in mano ai principati ecclesiastici. Ecco, a parte le vicende di singoli principati, mi chiedevo se si può cogliere una linea di evoluzione di questo sistema di organizzazione territoriale ecclesiastica. No, dal Reichskirchen System, no, del XIX secolo, insomma, XI-XII secolo, fino alla fine del Medioevo, non raccontandolo adesso, ma vedendo alcuni punti che io direi questi. Per esempio, il numero e l'estensione di questi principati, no? C'è nel complesso un aumento di questo tipo di Stato o una diminuzione di questo tipo di Stato, quantitativamente, come numero, come estensione di territori? Mi pare di aver capito che l'arcivescovo di Magonza aumenta, no, il suo territorio complessivamente. Ecco, in altri casi ci sono delle diminuzioni, per esempio Mora parla di una mediatisierung de facto di alcuni principati ecclesiastici come Britten, Bressadone, come Trento, no? Oppure di creazione di Landesbistümer, cioè di vescovati che fanno più capo a degli stati territoriali che non, diciamo, ha un collegamento con l'impero che li renda immediatamente soggetti. Cioè, si ha l'impressione che ci siano dei segni di decadenza di questo sistema dei principati ecclesiastici. Volevo sapere se si può così esprimere un'inizio, non è naturalmente un discorso troppo lungo, ma avere un'idea se questo sistema arriva alla fine del Medioevo ancora vitale, come sembra dalle cose che lei ha detto, nel suo complesso, oppure non è un caso che dopo 50 anni con la riforma molte di queste cose scomparono. Ecco. L'altra osservazione molto marginale è questa. Prima hanno detto c'è una intensificazione di Herrschaft dove ci sono territori piccoli, no? Questo mi pone un problema, perché io speravo che, cioè, forse bisogna cercare di vedere allora un tipo di intensificazione, non dico di singoli poteri, ma di sistemi di poteri che non si fraziona in piccole isole di statualità, no? Un processo più generale di organizzazione politica complessiva, ma questa non è un'osservazione per lei, però una considerazione molto... Scusate. Frage war nach dem Komplex der kirchlichen Herrschaft in Deutschland. Und für Kittolini ist es also was spezifisch Deutsches, nachdem auch kürzlich für Brandbach gezeigt wurde, dass diese kirchlichen Fürsten dort keinen Staat bilden. und frage deswegen, ob man sowas wie eine Entwicklungslinie vom Reichskirchensystem bis zum Spätmittelalter in Deutschland verfolgen kann und zum Beispiel auf die Anzahl dieser Territorien eingeht, die er variiert und ob die sich eben ausbreiten oder ob sie sich vermindern, was ja wohl zum Beispiel bei Pixen und Trento der Fall ist, die de facto medialisiert werden. Und es werden ja auch Landesbistümer gegründet und ob das nun alles ein Anzeichen für den Niedergang am Ende des Mittelalters ist oder ob die, diese Territorien nicht doch noch vital sind, wie aus den Vorträgen rauszukommen scheint. Und die zweite Frage war, dass die Intensivierung bei kleineren Staaten, also der Herrschaftsaufbau, das bereitet Henke Tenine ein Problem und er würde lieber wissen, ob es da nicht allgemeine Entwicklungen gibt und ob der Schub der Intensivierung nicht genauer betrachtet werden muss. Ja, zunächst zu der ersten Frage. Es ist zweifellos ein Spezifikum der deutschen Entwicklung, dass ich also ausgehend vom protonisch-sabischen Kirchensystem eben dann im Laufe der Jahrhunderte die geistlichen Territorien zu eigenen staatlichen Gebieten, sagen wir mal so mit Anführungszeichen, entwickelt haben. Diese Entwicklung selbst ist allerdings mehr oder weniger nach ähnlichen Prinzipien vor sich gegangen wie die Entwicklung weltlicher Territorien. Im Grunde, es wurde genauso gekauft, getauscht, erobert, wie viele Kölner Geldbischöfe haben etwa Bekanntschaft mit den Verliesen ihrer weltlichen Nachbarn gemacht. Wenn wir an die denken, nicht ähnliches. Es wurde auch gelegentlich etwas geerbt. Also hier unterscheidet sich das Prinzip des Territorialzuwachses nicht von dem des weltlichen Staates, würde ich sagen. Ja? Das ist ein ganz wichtiges Faktum, klar, das man festhalten muss. Es ist sehr importante que questo principio dell'acquisto e dell'allargamento del territorio ecclesiastico non è per niente differente da un territorio laico. Le stesse cose tipo acquisto, conquista o eredità che si trovano in tutti e due i tipi di territori. Darf ich hier einen Einwurf machen? Ich würde sagen, ein Mittel steht nicht zur Verfügung, nämlich die dynastische Rolle. Man kann nicht Heiratsverträge schließen, genau. Verbrüderungen. Also Familienpolitik. Ja, aber nur in einem anderen Sinne, indirekt. Aber es geht nicht, dass man auf diese Weise große Ländermassen erben kann oder anheiraten kann. Das wird. Ja. Also ich möchte das noch unterstreichen mit einem Beispiel. Man könnte annehmen, dass in einem geistlichen Territorium das kanonische Recht einen größeren Einfluss hat, größere Bedeutung hat, als in einer weltlichen Territorium. Dass etwa weite Bereiche des Privatrechts mehr vom kanonischen Recht beherrscht sind. Und das ist nicht der Fall. Salzburg beispielsweise, in Salzburg ist der Einfluss des kanonischen Rechts genauso stark wie in den umliegenden Territorien. Das heißt, so aus dieser Rechtssicht des Landrechts ist überhaupt kein Unterschied. Und was diese dynastische Politik betrifft, so ist die schon in einer gewissen Weise möglich. Ich bin jetzt nicht ganz genau informiert, aber es gibt doch Kurfürstentümer, ich weiß nicht, Mainz, Riedelweg, das ist doch fast mittels Bachisch. Da sehen wir Köln fast 200 Jahre. Das geht gut. Köln ist es. Auch aus dem, was wir das auch haben. Ne? Aber es gibt so ein bisschen, also natürlich sicher heiraten und erben, das ist nicht möglich. Aber welche, dass ich auch noch den Tour habe? Der Einfluss ist schon da. Ne? Und, das ist aber der Einfluss dann der Wittelsbacher. Also, der Wittelsbacher ist also, das war nicht der eigene Tüller. Es gibt keine Mainzischilfe. Nein. Aber man hat auf eines aufmerksam gemacht. Amtes plus der geistigen Territorien bestand immerhin darin, dass Erbteilungen von System her ausgeschlossen waren, den rechtlichen Nachkommen durch die der geistigen Fürsten nicht haben betroffen. Das ist durchaus ein Plus gewesen gegenüber weltlichen Territorien, die ja überall da, wo es keine Primogeniturwartung gegeben hat, doch in ganz bedenklicher Weise oft immer wieder aufgeteilt worden sind. Und da kommt noch ein zweites dazu. Man hat immer wieder gesagt, die Erzbischöfe ja, und Bischöfe haben ja kein großes Interesse an ihrem Territorium, weil ja doch das nächste Mal wieder einer von einer ganz anderen Dynastie kommt. Wir haben jetzt mal diese Sekundogeniturbildung mal ausklammert. Aber ich glaube, auch das kann man nicht sagen. Es gibt doch so viele Bischöfe, die nun wirklich sich die Vergrößerung ihres Territoriums zu einem Lebensanliegen gemacht haben, oft auch unter den Anstellungen ihrer geistlichen Pflichten, hängt etwa an Dietrich von Moers in Köln, der andere oder beide in Luxemburg. Ich wollte noch was Rechtes zu diesen Landesbisten, wie man sagt, also sie gegründet werden. Ja, ich glaube, ganz wichtig ist ja, dass man auseinanderhält, das Bistum sozusagen als Land und eben als rein kirchliche Organisationsform, als Diözese. Und die von Salzburg aus gegründeten sogenannten Landesbistümer oder Suffraganbistümer sind im Wesentlichen, die haben nur der innerkirchlichen Organisation. Man nahm die Wünsche, dass sie in der Fürsten erfährten, dass sie noch nicht sagen. Nun, das Problem der Landesbistümer ist natürlich auch daraus erwachsen, dass die erstarkenden größeren Territorien es eigentlich schwer ertragen konnten, dass ihre Untertanen und auch ihr Klerus unter der geistlichen Jurisdiktion eines ausländischen, der Sprache der Zeit, Fürsten standen und daher ja auch immer wieder diese Bestrebung, das kam ja bei den Babenbergern geht das ja schon an im 13. Jahrhundert, das gelingt ja dann erst mit Wien, Wiener Neustadt und Laibach und 1469 ungefähr ja auch diese Zeit. Es haben es andere auch probiert, die bayerischen Wittelsbacher vergeblich. Auch in Kleve ist es nicht geglückt, ein Landesbistum zu bilden. Das hängt wohl damit zusammen, dass nun diese Bistumsorganisation, die ja nun noch letzten Endes von der päpstlichen Disposition abhängig war, gegen Veränderungen sehr resistent war. Aber da will man sagen, Wien, Wiener Neustadt, ich halte den Ausdruck Landesbistum für völlig absurd. Das ist völlig absurd. Das Bistum Wien geht ja durch die Stadt nicht hinaus. Nicht mal die ganze Stadt. Nicht mal die ganze Stadt. Wiener Neustadt ist ja nicht die Stadt. Das ist ja. Immer, ich glaube, da ist nur das Bestreben des Landesfürsten. Ich hätte gerne einen eigenen Bischof im Land, egal wie groß die Diözese ist, sowie ganz gerne eine eigene Universität und vielleicht auch eine eigene Brauerei haben. Ja, das diente nur dem Splendor. Das Bistum war Prestige. Das zu haben. Und Josef II. Der kam zwar nicht eins. Darf ich jetzt vielleicht mal kurz stoppen, können Sie vielleicht aus dieser Diskussion einfach so lo prima cosa era un esempio, perché si potrebbe pensare che il diritto canonico in un territorio ecclesiastico è molto più flusso che in un territorio non ecclesiastico. E questo non è vero, e c'era l'esempio di Salisburgo dove si vede questo. La seconda cosa era la politica dinastica, non è possibile, è l'unica differenza tra i territori laici e ecclesiastici, non si può fare una politica dinastica tipo matrimoni così, però è solo in parte una piccola differenza. Poi un vantaggio è di questa non possibilità di una politica dinastica è che non ci sono poi neanche le spartizioni dei territori, perché non ci sono i reti vari. Poi un'altra cosa da sella, che si dice spesso che gli arcivescovi non sono interessati nel loro territorio, pure questo è stato smentito. E poi l'ultima cosa era sul Landesbistum di Novo. Se è stato chiarito che è una struttura solo della Chiesa e non del territorio, però spesso lo stesso c'era la tendenza di avere un vescovo nel territorio, perché sennò i sudditi e il clero erano dipendenti negli occhi dell'epoca di uno straniero che non andava bene. E in vari territori tipo dei Babenberger, nei Wittelsbacher di Clede è stata pensata questa cosa. E l'ultima cosa era se il vescovado di Vienna è un Landesbistum, che non lo è perché solo si riferisce alla città di Vienna e poco intorno, è una cosa di prestigio averlo come avere un'università o una libreria. Darf ich vielleicht an dieser Stelle zur Frage von Herrn Kittulin noch ergänzend etwas sagen zum Schicksal der geistlichen Stadt insgesamt? Es ist sicher nicht so, dass wir am Ende des Mittelalters einen Niedergang erlebt haben. Das kann man nicht sagen. Es gibt einen zunehmenden Druck der großen Fürstentümer auf kleinere geistliche Territorien. Das gibt es. Also die Fälle in Brandenburg sind schon erwähnt worden, in Sachsen, also östlich der Elbe ist es besonders deutlich. Aber auch Freising ist, glaube ich, schon erwähnt worden als ein Hofbistum von der Wittelsbacher, der Weisen. Aber auch zum Beispiel Speyer steht unter sehr starkem Einfluss der Kurpfalz, der Kurfürsten von der Pfalz, von Heidelberg, das ist eine ganz kurze Distanz. Die Domkapitel da, also die geistlichen Ämter in Speyer und die Hofämter in Heidelberg, das hängt ganz eng zusammen. Es gibt solche Fälle, aber dennoch bleibt Speyer ein reichsunmittelbares Bistum. Und zwar wohl letztlich deshalb, weil für alle diese Staaten, wie man aus diesen Karten ersehen kann, die einzelnen Rechtstitel fundamental sind. Und die kann man nicht beseitigen. Man kann versuchen, Situationen auszunutzen und im Rahmen einer Fehde vielleicht etwas zu bekommen oder zu kaufen und so weiter. Aber man kann diese geistlichen Staaten nicht aus der Welt schaffen. Sie sind doch von sehr großer Bestandskraft gewesen bis zum Ende des Reiches. Salzburg wieder am Schluss oder? Ja, natürlich. Also die Würzburger Residenz ist ein lebendiges Beispiel, aber sie ist ein Symbol für das Reich, nicht für den Bischof. Herr Wittelweiter, darf ich dazu? Herr Kittulini, ich habe gestern schon über die Schönhofen etwas Kompliziertes gesagt. 1648 ist das Bistum Osnabrück folgendermaßen gehandhabt worden. Es herrschte noch immer ein katholischer Bischof. Und wenn er starb, kam ein Mitglied der Familie des benachbarten hannoverschen Staates, Lüneburg. Dann wieder ein Bischof, wenn der starb. Dann wieder einer aus dem Geistlichen. Das heißt, ich frage Sie, ist das noch ein geistliches Fürstentum oder nicht? Es gibt also bei uns die verrücktesten Dinge in Deutschland. Io volevo fare la stessa domanda di Pittolini, a cui è stata data una risposta, ma che mi permetto di ritenere ancora insoddisfacente, o almeno non lo so. Ecco. Cioè, cosa hanno dato i geistliche Kurstaten nella crescita delle strutture dello Stato moderno? Cioè, è ipotizzabile che in questi secoli, XIII, XIV, in realtà proprio dai geistlichen Kurstaten siano state date delle spinte verso la razionalizzazione del territorio che non troviamo o troviamo, diciamo così, più arretrate negli stati secolari. È vero, il diritto canonico, come diceva il professor Brunelli, può non aver avuto maggiore importanza, ma la formazione giuridica dei chierici è difficile che io pensi che non abbia avuto proprio nessuna importanza. Cioè che l'amministrazione ecclesiastica in quanto tale non abbia avuto un impulso in questo inizio di processo, insomma. Un'altra cosa che mi pare importante è la coscienza del corpo politico come collegio, come corpo, cioè la figura del principe ecclesiastico è, a mio avviso, del tutto diversa dalla figura del principe secolare, nel senso che il principe ecclesiastico è in qualche modo un rappresentante, per definizione, di un corpo, di una persona ficta. Cioè, quello che è già stato detto da molti, proprio sull'importanza appunto delle strutture ecclesiastiche nella formazione del concetto astratto di Stato e del concetto di fisco, poi in particolare. Quindi io credo che sia almeno interessante vedere se in Germania questo corrisponde a una realtà o sono solo schemi nostri. Anche per il punto della ereditarietà o della non ereditarietà. Non c'è solo il problema della mancanza di una politica dinastica, ma c'è il problema di che cosa la non ereditarietà comporta in termini di coscienza statale. Credo che sia estremamente importante. Cioè, la fedeltà di Troia e Stichta e di Stichta a Verona. È ganz verschieden. Das ist wichtig oder nicht wichtig? Das ist meine Frage. Zum Beispiel die Wahlkapitulation, die Wahlkapitulation elettorale, delle quali ha accennato il professor Enders. Io penso che sia un tema che non può, io penso appunto, ho detto un po' queste capitolazioni, ma il tema del governo del territorio è un tema assolutamente ricorrente e i giuramenti che vengono fatti dai membri del capitolo appunto di fedeltà alle capitolazioni elettorali prima dell'elezione del successore diventano, adesso non ricordo in particolare per il Mainz, ma quello che ho letto per tutti gli altri principati ecclesiastici, diventano proprio una specie di, in qualche modo, conferma di fedeltà, cioè, su cui si viene a basare poi il governo. E quindi, che poi tutto questo entra in crisi con l'età moderna, siamo ancora a fine del Medioevo e la secolarizzazione, questo. Ecco, ma la mia domanda, il mio dubbio persisteva in sostanza sul fatto che in realtà, ecco, questi principati ecclesiastici, al di là anche dell'aspetto quantitativo di estensione territoriale, non abbiano svolto nella Germania del 200 e del 300 una funzione in qualche modo di traino anche in questo processo di, diciamo così, razionalizzazione territoriale. Soll ich erst noch das übersetzen, was wir vorhin geredet haben? Ich will nur noch das fragen. Also ja, vielleicht mit weißem Bettli ist es jetzt nicht. Nein, das passt eigentlich. Weiß nicht, das passt. Also die Frage war, ob diese geistlichen Fürstentümer etwas zur modernen Staatsentwicklung beigetragen haben. Ob es vielleicht bei den mehr Rationalisierung, mehr rationeller Zugang in den Gebieten als bei den Laien. Und der Einfluss der Querdenker wird nochmal hervorgehoben, die ja alle juristisch gebildet waren. Und ob das nicht vor allen Dingen am Anfang der Einfluss auf die territoriale Staatsbildung ausgeübt hat. Also der Einfluss der Querdenker erschien mir wohl zu wenig, vor allem der juristisch gebildeten Querdenker auch. Und danach ging es darum, dass ja auch der geistliche Fürst im Gegensatz zum weltlichen Fürst der Repräsentant eines Korpus ist und also eine Persona Victa, also ein Victa. Und zwar eben dadurch eine andere Stellung einnimmt als ein weltlicher Fürst. Und ob die Entwicklung eines abstrakten Staatsgedankens nur eine italienische Idee ist, dass über diese geistlichen Fürsten vielleicht mehr hervorgekommen ist oder ob man es eben auch für den deutschen Bereich annehmen kann. Und dann nochmal zur Erblichkeit. wenn der Staat nicht ehrlich ist, also keine dynastische Politik vorhanden ist, wie sich das dann eben auf das Staatsbewusstsein auswirkt. Und in dem Zusammenhang ist nochmal über auch die Wahlkapitulationen eingegangen worden, wo ja bestimmte Dinge über die Regierung des Landes festgelegt werden und die auch verpflichten, eben zur Treueschwüre vorher und nach der Wahl eben auch die abgelegt wurden und inwieweit die eben doch nicht doch wichtig sind für die Territorialstaatsbildung. Und als letztes eben nochmal, ob diese, die Gesamtfrage war eben, ob diese kirchlichen Fürstentümer im 13. und 14. Jahrhundert vielleicht doch sowas wie eine Vorreiterrolle übernommen haben im Gegensatz für den weltlichen Fürstentum. Nun zur Rolle der Kleriker kann man sicher sagen, dass im 14. und auch im 15. Jahrhundert ein ganz bedeutendes Reservoir gebildet haben, auch bei dem Aufbau dieser Verwaltung, auch dieser Amtsverfassung mit zurückgreifen konnte. Wir haben es ja am Beispiel von Mainz gesehen, etwa diese Keller, die sich zum Teil aus Klerikerkreisen rekrutieren. Es gibt übrigens das ähnliche Phänomen auch bei welchen Fürstentümern. Ich denke nur an die Rolle etwa, die das Kleverstift für die Herzöge gespielt hat, um ihre Kanzlei auszuschaffieren. Die manche Erzbischöfe haben beispielsweise auch, solange sie in Aschaffenburg residiert haben, nun das dortige Kollegialstift sehr stark herangezogen, haben hier die Leute in der Kanzlei beschäftigt. Also insofern hatten zunächst sicher die geistlichen Staaten durch den Rückgriff auf eine größere Zahl von Klerikern einen gewissen Vorsprung. Hier ist aber bedenkbar, dass dieser Vorsprung doch dann im Laufe der Entwicklung vor allem seit dem stärkeren Eindringen des gelehrten Juristentums nun erheblich zurückgegangen ist, dass es dann eben keinen Bildungsvorsprung, wenn man es mal so nennen will, der Kleriker mehr gegeben hat. Wobei man natürlich wissen muss, dass die meisten Kleriker ja weniger in Theologie ausgebildet waren, sondern in Kirchenrecht. Der Schwerpunkt der Universitätsausbildung lag ja auch in Kirchenrecht. Ja. Darf ich dazu vielleicht auch noch speziell, denn sind Sie fertig? Ja, zu dieser Frage mit den Klerikern und der Ihrer juristischen Bildung möchte ich auch kurz eine Bemerkung machen. Also Sie haben sicher recht, Herr Prodi, dass in einer gewissen Phase, im 13. Jahrhundert bestimmt, auch noch im 14. Jahrhundert, an den Fürstenhöfen, also gelehrte Juristen, Kleriker-Juristen, vor allem bei den geistlichen Fürsten zu finden sind und weniger bei den weltlichen. Also am König, der Königshof ist vorne dran an dieser Entwicklung. Und dort sind Juristen im 14. Jahrhundert da. An den weltlichen Höfen, da muss man suchen. Und die geistlichen Fürsten haben sicher ganz selbstverständlich solche Leute zur Verfügung. Aber mit einer Einschränkung, ich glaube nicht, dass der Unterschied so groß ist. Die weltlichen Fürsten machen etwas, was in der Forschung bisher wenig beachtet ist, gibt zuerst Anläufe, das zu verstehen. Sie gründen Stiftskirchen. Und auch kleine Grafschaften haben eine Stiftskirche. Und an der Stiftskirche sitzt eine Gruppe von Klerikern und diese Leute haben häufig schon eine gelehrte Bildung, zum Teil jedenfalls. Und ich glaube, dadurch war der Unterschied nicht so groß. Es ist sicher nicht so gewesen, dass also alle Gelehrsamkeit nur bei den geistlichen Staaten konzentriert war und bei den weltlichen Staaten Dummheit herrschte. dass man dort nur kämpfte und Turniere machte und ähnliches. Also so ist es nicht gewesen. Nicht? Und also Bayern zum Beispiel hat, glaube ich, auch ziemlich früh Juristen. Aber ich erinnere mich da an eine Geschichte, dass von Heidelberg, wo auch die Wittelsbacher gehen, eine Gesandtschaft an den Hof, ich glaube nach Landshut oder darum geschickt wird. Und die mussten eine Familienangelegenheit verhandeln. Damals war die Universität Heidelberg noch nicht gegründet. Diese Gesandtschaft kommt zurück und die adligen Räte des Heidelberger Kurfürsten sagten also, der gnädige Herr in Landshut hat Leute um sich, die können aus Weiß-Schwarz und aus Schwarz-Weiß machen. Wir können mit denen nicht reden. Da sieht man, wie diese Welten aufeinander kommen. Aber ich glaube nicht, dass der Unterschied, also der Rückstand der weltlichen Kategorien wirklich sehr groß war. Das ist auch nicht der Riedmann Schüttel auch heftig den Kopf. Es gibt also ganz detaillierte Untersuchungen über Kanzleipersonal von Fürsten im 13. Jahrhundert. Dieses Kanzleipersonal sind Geistliche. Ja, ja. Es ist also kein oder kaum ein Kultur. In Barenberger verfügen über Geistliche, die ihre Urkunden schreiben, die sie im diplomatischen Dienst einsetzen. Also im 13. Jahrhundert kann man sagen, ist überwiegend das Personal der Verwaltung im weitesten Sinne geistlichen Standes, sowohl in geistlichen Fürstentümern wie in weltlichen Fürstentümern. Das ist, glaube ich, kein essentieller Unterschied. Also vielleicht sollte jetzt Frau Kessler erstmal schon übersetzen. Die Universität, ne? Kommt ja noch dazu, in bestimmten Territorien. Ja, seit dem 14. Jahrhundert. Und noch weniger vielleicht. Und auch zusätzlich zum Kasteinertagel die Gutachtertätigkeit. Das war auch eine Frage nach dem Scheißbewusstsein. Es kommt ja schon einmal dazu, auch noch zu sagen. Frage nach dem Staatsbewusstsein, wie das in dem. Ja, die Thüringen, obwohl jetzt ausgerüstet sind, ist das deutlich fassbar. Selbst heute, wenn sie ins Eichsfeld gehen und die Leute dort fragen, was sie für Menschen sind, sagen sie nicht, obwohl sie sind, dass sie Thüringer sind, sondern sie sind Eichsfelder. Also das Thüringer Eichsfelder und der Niedersachsen gäbe. Dahinter verbirgt sich diese Feindschaft. Und die Erfurter werden in Thüringen auch heute noch als Ausländer angesehen. Die waren erst Mainzer und dann sind sie Preußen geworden und das sind keine Thüringer. Man spricht immer, und ich komme aus der Gegend oder bin da aufgewachsen, so würde ich sagen, die Erfurter werden abqualifiziert als Buffkohle. Buffkohle heißt einer, der nicht so ist. Die haben aber eben für sich ein Mainzer Bewusstsein entwickelt. Ganz deutlich. Das haben wir jetzt Hauptstadt in Thüringen. Das ist jetzt Hauptstadt in Thüringen. Ja, also was ist jetzt Hauptstadt in Thüringen? Gut, jetzt Frau Pelz, wenn Sie bitte. Da kann man vielleicht Frau Pelz erst übersetzen und dann. Das war so viel. Bleibt es kurz davon, nel XIV-XV secolo molti di questi amministratori erano clerici, per esempio questi Cellari nel arcivescovo di Mainz, ma anche per esempio in un territorio laico come il Ducato di Kleve, i tutti hanno usato i clerici del Kleve Stift per la loro amministrazione. Simile anche dello Stift di Aschaffenburg, si trovano i clerici nella cancelleria dell'arcivescovo. E all'inizio si è stato detto che allora avevano un certo vantaggio all'inizio gli stati ecclesiastici nei confronti degli stati laici. Però questo poi, questo vantaggio diminuisce quando si trovano i giuristi dotti, che non esiste più il vantaggio della formazione del clerico. Poi si va avanti. Che anche insomma nel XIII secolo e XIV secolo le corti dei principi laici usano turisti chierici come hanno usato anche il territorio di Pestalozzi. Un punto importante è che la corte del re è un po' in avanti nei confronti dei corti laici, però non esiste una grande differenza, su questo è stato insistito molto, soprattutto anche perché questi principi laici hanno fondato loro stessi delle Stiftskirchen e hanno usato i clerici di queste chiese per la loro amministrazione. Per esempio in Baviera si trovano poi presto anche i giuristi, però c'è stato l'esempio che quando un'ambasciata di Heidelberg doveva andare a Landshut per rapporti familiari, questi sono tornati indietro, hanno detto che in Bavaria hanno tutti questi giuristi che sanno voltare bianco e nero e viceversa. Allora, nel XIII secolo poi ha affermato Rittmann che il personale della cancelleria sia nei territori laici che nei territori ecclesiastici sono tutti chierici. E si vede per esempio nei Bamberg. E poi nell'ultimo intervento è stato che poi nel XIV secolo l'università ha fatto anche un ruolo importante. Poi l'ultimo era sulla coscienza dello Stato. È stato portato l'esempio di Turingia, dove l'Eichsfeld, questo territorio di Magonza, ancora oggi se si chiede ai cittadini dicono loro sono Eichsfeld, sono cittadini dello Eichsfeld e non della Turingia, come se fosse anche l'Eichsfeld un land come la Turingia o la Sassonia. E gli Erfurt, le cittadini di Erfurt sono considerati stranieri perché prima erano sotto una cosa e poi sotto la costa e non come turingi. Forse uscirò dal campo strettamente storico giuridico per fare una semplice domanda che mi è suggerita dalla domanda fatta già da Pietrovini, il quale chiedeva che differenza c'è tra il sistema della Reichskirche ottoniana e l'insieme del sistema che risulta dai principati ecclesiastici. E vorrei sapere soprattutto a questo proposito, perché per la Reichskirche ottoniana è conosciuto, il ceto o i ceti di appartenenza degli arcivescovi e vescovi che hanno avuto un principato ecclesiastico, le famiglie di appartenenza. Cioè volevo sapere se c'era un legame tra questi vescovi e arcivescovi così potenti e l'impero, un legame che al tempo degli ottoni era l'appartenenza originaria alla cappella imperiale, l'appartenenza alla cancelleria imperiale, oppure la parentela. E vuoi sapere se ci sono rapporti simili ormai 300-400 non solo con l'impero, con l'imperatore, con la corte imperiale, ma anche con i nuovi Landesfürsten, i nuovi principi. E poi vorrei domandare se, non essendoci indubbiamente ereditarietà nell'ufficio vescovile, non essendoci almeno formalmente ereditarietà, non ci fosse ugualmente una specie di dinastia nella successione dell'ufficio vescovile. Io ricordo l'esempio del Aiekishe, il re britannico, tempo del regno longobardo, tempo del regno franco, in cui in una Aiekishe appartenente a una grande famiglia si succedono per molte generazioni, molte volte per un secolo, secolo e mezzo, i rettori di zio e nipote. Cioè si crea ugualmente una dinastia, pur non essendoci una eredità, una filiazione del sangue diretta. Quindi mi domando se certi vescovali rimangono nell'ambito di un gruppo familiare, di una dinastia, e se questo costituisce o no una forza, un elemento di forza, e se questo costituisce anche un legame con, eventualmente, con dinastie di Landesfürsten. Mi pare di aver sentito nella risposta del professor Vilovaiz a una delle domande che mi sono state rivolte già un accenno in questo senso. Quindi vorrei sapere poi il sistema che ne deriva, e questo potrebbe spiegare quello che succede al momento dopo la riforma protestante, al momento della soppressione, dove il rapporto di questi vescovi e arcivescovi che hanno un proprio land, un principato territoriale e si trovano di fronte al problema di soppressione, e non tanto di riguardi con l'imperatore, ma soprattutto di riguardi con i singoli landes giuste di confessione protestante. E io credo che in questo gioco sia molto importante l'accenno che ha fatto il professor Willowright alle Stiftkirchen, alle collegiate, ai grandi capitoli, anche ai grandi capitoli dell'uomo. Anche in questo caso è importante per conoscere la funzione che questi hanno avuto nel principato ecclesiastico e anche, come giustamente diceva, nei principati territoriali laici, i collegi canonicali, per i quali bisogna tener conto delle famiglie che in Italia certamente, credo anche in Germania, erano grandi famiglie ed erano determinate famiglie dalle quali provenivano i canonici dei grandi capitoli. Quindi volevo introdurre questo elemento prosopografico. Frage war, ob zwischen der ottomanisch-spanischen Reichskirche ein Unterschied besteht zu dem System der territorialen geistlichen Fürsten. Und zwar auch eben für das ottomanisch-spanische Reichskirchensystem weiß man eben, dass die Bischöfe aus dem Umkreis Ottos eben aus der Kanzlei und der Kapelle und den Verwandtschaftsbeziehungen eben, dass die sehr eng mit dem Kaiser zusammen arbeiten und aus diesem Bereich kommen. Und die Frage ist jetzt, ob man sagen kann, dass eine ähnliche Verbindung zwischen den Bischöfen und dem Kaiser auf der einen Seite oder auch zwischen den Bischöfen und den Landesfürsten auf der anderen Seite besteht, entweder Verwandtschaft oder Umkreis oder sowas in der Art. Das ist die erste Frage. Und die zweite Frage war mehr, auch wenn die Erblichkeit formal nicht besteht, ob es nicht auch sowas wie eine Dynastiebildung gibt. Und ein Hinweis war eben auf die Eigenkirchen im Regnum Italicum, wo es eben lange Zeit so war, dass dem Onkel immer der Neffe gefolgt ist und dort eben sowas wie eine Dynastiebildung entstanden ist. Und die Frage ist eben, ob es auch bei den Landesfürsten vielleicht irgend so in der Richtung was vorhanden ist. Und dann nochmal eben, ob denn dein System steht. Und der Hinweis eben auf die Stiftskirchen, was Sie ja schon angedeutet haben, ist eben auch nochmal von Professor Violante hervorgehoben worden. Und ob die Kapitel des Doms oder diese Stiftkirchen nicht eben bestimmte Funktionen auch in, nicht nur in den geistlichen Fürstentümern, sondern auch in den weltlichen Landesfürstentümern übernehmen. Und die Mitglieder dieser Kapitel eben nicht nur aus bestimmten Familien immer rekrutiert werden, ob es eben so einen kosmografischen Hintergrund gibt. Nun, ich glaube, man muss zwischen der protonisch-salischen Reichskirche und der Kirche, die sich dann im Territorium darstellt, einen grundsätzlichen Unterschied machen. Das protonisch-salische System ging ja von der Voraussetzung aus, dass der Bischof in das Reichssystem eingebunden wird. Er bekommt Rechte, er bekommt Güter, damit er für das Reich, für den König was leistet. Und das spätere System, wie es sich dann eben seit dem 13. Jahrhundert entwickelt hat, geht ja dann von ganz anderen Voraussetzungen aus. Hier geht es ja darum, dass eben auch die geistlichen Herrschaftsträger an der allgemeinen Territorialisierung des Reiches teilhaben. Also so würde ich das sehen, dass also der Stellenwert auch für Kaiser und Reich des einzelnen Bischofs nun ein anderer wird. Der Kaiser entdeckt eigentlich die geistlichen Fürsten nun als Stütze des Reiches erst wieder so richtig im 17. Jahrhundert, im 17. und 18., wo ja dann auch diese Formel vom Kaiser als dem obersten Schirmherrn, dem obersten Vogt und Schirmherrn der katholischen Kirche innerhalb des Reiches nun sehr stark zum Ausdruck kommt, schon unter Leopold dem Ersten, dann vor allem unter Josef dem Ersten und Karl dem Sechsten. Aber das ist eine viel spätere Entwicklung. Nun, Bischöfe und Dynastien, sicher, es ist immer wieder dazu gekommen, dass nun bestimmte Familien in bestimmten Zeiträumen sehr stark präsent waren im Mainz im 13. Jahrhundert. Die Edsteiner, es gibt für viele andere geistliche Staatsgebilde nun Parallelbeispiele, aber ein richtiges System steht hier, glaube ich, noch nicht dahinter. Vor allem hatte man ja noch nicht das Instrument entwickelt, das dann vom 16. Jahrhundert so hervorragend funktioniert hat, die Koadjutorie, wo es dann gewöhnlich vom Onkel auf den Neffen überging, wie etwa in Köln. Die Sache ja über fünf Generationen bei den Wittelsbachern, wenn auch manchmal mit A und B nun geklappt hat. Und es gibt bei den Schönborn, etwa in Franken, Parallelen. Aber eine eigentliche Dynastiebildung, wir haben ja hier in Trient auch die Madrid-Sultan im 16. Jahrhundert, aber eine eigene Dynastiebildung hat es nicht gegeben. Und das hängt sicher auch damit zusammen, dass die Abhängigkeit der Bistümer nie so weit gegangen ist, dass man geradezu von eigenen Kirchen, wenn ich es recht verstanden habe, Herr Gelernte, großer Dynastien sprechen konnte. Dass das Bistum mehr oder weniger die eigene Kirche der Dynastie X oder Y gewesen ist. So weit ist es nie gegangen. Das kam natürlich auf die realen Gegebenheiten an. Es kam darauf an, wie das Domkapitel zusammengesetzt war, inwieweit sich gewisse Familien hier einnisten konnten. Auch da haben übrigens die Statuten gegengesteuert. Da gab es Vorschriften, etwa mehr als zwei Brüder oder drei Brüder nicht mehr als drei oder vier nahe Verwandte. Und dann spielt es sicher eine Rolle, wenn man eben bestimmte Familien bevorzugt hat, dass man sich von denen auch für die Stiftsregierung etwas ermasselt hat. Sicher nicht zuletzt auch Schutz. Das spielt ja dann vor allem in der Reformation und Gegenreformation eine ganz entscheidende Rolle. Und im 14., 15. Jahrhundert wird es eben mehr um politisch machtmäßige Sichtpunkte dabei gegangen sein. Allora, la risposta dice che c'è una grande differenza tra il vescovo nel sistema del sistema ordoniano e lo stato territoriale dei loro vescovi, perché le premesse sono diversi dal XIII secolo, differenti dal XIII secolo in poi, mentre nel sistema ordoniano i funzionari ecclesiastici partecipavano il regno nel governo, insomma, erano usati per il regno e avevano per questo diritti e possessi, mentre dal XIII secolo in poi questi funzionari vescovi ecclesiastici facevano parte alla partecipavano alla generale territorializzazione che si sviluppa nel regno, e il vescovo ha una diversa posizione rispetto all'epoca precedente. E soltanto nel XVII e XVIII secolo il vescovo diventa di nuovo un sostegno del re. E c'è poi l'esempio che anche l'imperatore viene chiamato il superiore avvocato e difensore della Chiesa Cattolica di nuovo in questa epoca. E poi la seconda parte, se formano delle dinastie o no, dice che non esiste un sistema, però ogni tanto prevale una famiglia in un vescovato, come per esempio di Eppsteiner a Magonzia. E soltanto dal XVI secolo si vede per esempio che con i Wittelsbach a Colonia c'è una successione da zio a nipote, però non molto a lungo sviluppato. Anche se ci sono altri esempi, tipo dei Schönborn in Franconia, ma non esiste una formazione di una dinastia. E questo perché i vescovati, anche se sono in un certo senso dipendenti dagli stati territoriali, non sono veri e propri Eigenkirchen. Non riescono, si riducono mai in questa posizione. E poi che certe famiglie occupano posizione di preeminenza nei capitoli, anche lì forse un po' sì, però gli statuti spesso vietano che più di due o tre fratelli, più di tre o quattro parenti sono in un capitolo, e se però certe famiglie lì ci sono, il capitolo o la chiesa si aspetta una protezione o qualcosa di simile, spesso è importante nella riformazione e nella controriformazione. Grazie. Grazie. Io volevo fare due domande. Una è molto generale e forse è complicata rispondere. Cioè, guardando la carta, per esempio, del vescovato di Magonza, mi domandavo perché in Germania ci sono queste situazioni così frammentate, queste situazioni di partenza così frammentate e senza continuità, con diversità di giurisdizione. E poi volevo sapere se c'è corrispondenza o no con la diocesi, questo forse non ho capito bene. L'altra domanda è perché lei mi ha detto che a Magonza non riescono a crearsi un territorio cittadino, mentre a Erfurt questo succede. Allora volevo capire il perché di questo. A Magonza manca l'interesse o manca la possibilità, cioè manca la forza per farlo? Sì, grazie. Also die Frage war, wenn er die Karte anschaut und das ist alles so zersplittert, warum das im Prinzip so ist und ob es da keine Kontinuität gibt und ob das mit der Diözesangrenze, ob es damit was zu tun hat. Das hätte er nicht so ganz. Ja, und die zweite Frage war, in Mainz entwickelt die Stadt kein eigenes Territorium und in Erfurt schon. Und die Frage ist, warum, ob vielleicht das Interesse fehlt oder ob die Machtposition nicht vorhanden ist. Gut, zur ersten Frage. Diese sehr zersplitterte Territorialgestalt resultiert letzten Endes daraus, dass ursprünglich die Mainzer Kirche eben wegen ihres generellen hohen Ranges, denken Sie nur an das Prestige von Bonifatius, an den verschiedensten Orten zu Büchern gekommen ist. Und man hat sicherlich Nein gesagt, wenn das irgendwo sehr abgelegen war. Daraus aber nun Herrschaft zu bilden, das war eine ganz andere Frage. Dieser Herrschaftsbildung haben sich eben dann weltliche Kräfte entgegengesetzt. Wenn man etwa die Situation in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts betrachtet, da versuchen die Erzbischöfe tatsächlich nun eine große flächendeckende Herrschaft zu bilden und diese Aufteilung des Vizedomamts in diese vier lokalen Vizedomämter, die Sicherheit im Dienst dafür. Aber dann erstarken, und das ist eine Parallele etwa zum rheinisch-westfälischen Raum, die weltlichen Gewalten und die Erzbischöfe schaffen es einfach nicht mehr zwischen diesen getrennten Territorialblöcken die Verbindung zu schaffen. Da schieben sich andere Kräfte.